Willkommen bei dem Dienstag-Podcast. Wir haben heute die 15. Folge. Nach einer langen Pause haben wir uns dafür entschieden, dass wir mal zum Jahresabschluss überlegen, was wir so alles gespielt haben mit unserem Ablauf, wie wir es sonst auch mal machen. Dass wir erstmal darüber quatschen, was wir so in letzter Zeit erstmal gespielt haben. Da der letzte Podcast schon einige Monate her ist, können wir nicht sagen, was wir nur in einem Monat spielen, sondern wir umreißen einfach hier und da mal ein paar Spiele, die jetzt kürzlich in der Switch drin waren. Genau, und danach gehen wir ein bisschen näher auf Spiele ein, die uns in diesem Jahr überzeugt haben, mit dem Hintergrund, dass die Spiele nicht in diesem Jahr entwickelt wurden, sondern einfach, was für Spiele wir einfach entdeckt hatten. Alles klar. Dann fange ich mal mit dem Boyspeed an. Wie geht es dir? Was hast du so gespielt in letzter Zeit? Ja, also mir geht es erst einmal gut. So viel kann ich sagen. Und gespielt habe ich in der letzten Zeit, also ich habe jetzt gestern oder vorgestern oder so, habe ich angefangen, so einen Twin-Stick-Shooter zu spielen, Tesla vs. Lovecraft. Ist von 10 Tons, die ja so eine Twin-Stick-Shooter-Bude sind, die können ja eigentlich ganz gut. Und die Prämisse ist, dass man als Nikola Tesla der Welt natürlich unendlich Energie zur Verfügung stellen will. Man hat es im Grunde genommen das Geheimnis geknackt, diese Energie freizusetzen. Und dann kommt Lovecraft daher und sagt, man wisse eigentlich nicht, oder also man als Nikola wisse eigentlich nicht, was man der Welt damit antun würde. Und er hetzt jetzt seine Monster auf einen und macht das Labor kaputt. Und das ist so die Prämisse. Und dann hat man so diese klassische Twin-Stick-Shooter-Baller mit unterschiedlichen Monstern und so. Und der Witz bei dem Spiel ist eigentlich, dass man immer relativ underpowered in so ein Level reingeht und nach einer gewissen Anzahl von Monstern, die man erledigt hat, zufällig irgendwelche Perks zur Auswahl gestellt kriegt, mit denen man sich hochleveln kann. Das sind so die klassischen Sachen dabei. Meinetwegen mehr Firepower hat oder mehr Schaden verursacht. Oder meinetwegen den Kugeln noch Durchschlagschaden dazugeben kann. Und auf die Art und Weise levelt man sich so ein bisschen hoch. Und außerdem kann man immer so eine Art Mech zusammenbauen. Die Teile verstecken sich in dem Level, die muss man finden. Und wenn man alle Teile zusammen hat, kann man den Mech aktivieren und ist dann komplett unstoppbar. Also dann hat man so eine richtig für keine Ahnung, 10, 15 Sekunden, so die absolute Power-Fantasy, dass man alles kurz und klein hackt. Bis der Mac überlastet ist, auseinanderfliegt und man wieder mit seiner normalen Schrotflinte oder was man halt in dem Level gerade gefunden hat, unterwegs ist. Und ich habe das schon ewig bei mir im Backlog gehabt, das Spiel, und habe das jetzt bloß rausgeholt, weil ich irgendwie so bisschen neidisch bin auf die PC-Spieler mit ihren Vampire Survivors und Protatoes und so. Und ich mir gedacht habe, dass dieses Spiel da vielleicht noch so ein bisschen da rankommt, weil man halt ständig so diesen Dopamin-Kick hat, dass man regelmäßig irgendwelche Perks findet, mit denen man seinen Charakter, also nur für dieses aktuelle Level, so ein bisschen verbessern kann. Und halt diese Power-Fantasy da ab und zu mal ausleben kann. Ja, das hat mir gut gefallen oder gefällt mir noch gut. Gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Man fängt auf der leichtesten an, spielt die so durch und schaltet dann so eine nach der anderen frei. Und ich bin jetzt auf der zweiten und jetzt wird es langsam knackig. Also die erste habe ich so in, keine Ahnung, 4-5 Stunden mal so an so einem Nachmittag durchgeballert. Also wenn man, ich bin jetzt sicherlich kein Riesenexperte, was diese Twin-Stick-Shooter angeht, aber wenn man mit dem Genre an sich gut klarkommt, dann kann man sozusagen die erste Stufe relativ schnell freischalten und dann gibt es auch so eine Art Skill-Tree, die man dann so ein bisschen verbessern kann mit irgendwelchen Kristallen, die man findet. Das ist sozusagen jetzt mein aktuelles Spiel und davor spiele ich Frage, ist das ein Roguelite-Spiel denn eigentlich? Nee, das ist kein Roguelite-Spiel. Das hat eine feste Levelstruktur. Das gibt aber Nachfolger von dem Spiel. Das heißt Tesla Force. Das verwendet im Prinzip dieselben Assets. Und das hat eher so eine, hat so eine Roguelite-Struktur. Okay, ja. Also ich habe das Gefühl, dass Tesla vs. Lovecraft und Tesla Force so eine ähnliche Beziehung haben wie Neon Chrome und Judge vom gleichen Entwickler. Also Neon Chrome ist ja auch so ein Roguelite und Judge ist mit den gleichen Assets eher so eine feste Levelstruktur, wo man seine Wissenprogression nachgeht. Ist das Spiel denn nach den beiden Spielen gekommen, ja, ne? Oder ist das sogar noch älter? Also Tesla vs. Lovecraft kam nach diesen Neon Chrome und Judge-Sachen. Genau. Ja, ich bin jetzt auch so am überlegen, ob ich mir noch die Tesla Force zulege, habe aber bei YouTube so ein bisschen nachgeguckt und das wirkt so ein bisschen, meine U20-Shooter sind immer so ein bisschen samey, aber das wirkte so auf den ersten Blick wirklich so, wie man hat bloß 3 oder 4 verschiedene Missionsarten und das kam mir so ein bisschen langweilig vor. Auf der anderen Seite, wenn man drüber nachdenkt, in so einem klassischen Twin-Stick-Shooter wie hier diesem Tesla vs. Lovecraft gibt es eigentlich bloß eine Mission, nämlich Überleben. Also von daher sind ja 4 Missionstypen ja schon eigentlich 4-mal so viel, aber irgendwie hatte ich trotzdem den Eindruck, dass es vielleicht ein bisschen wenig ist. Naja, mal gucken. Ja, da fliegen auch ordentlich Bullets. Ich habe mir gerade mal das YouTube-Video dazu angeschaut, mal so einen Trailer. Sind das denn die Gegner eher solche Zombie-Horden oder machen die auch was? Ja, die greifen einen schon an, die sind schon aktiv, also sind halt Lovecraftsche Monster, ist ja klar. Also es gibt welche, die laufen einfach nur relativ stupide in deine Richtung und dann gibt es halt welche, die haben, wenn die sich sehen, dann beschleunigen die in deine Richtung und versuchen dich zu überrennen. Aber es ist jetzt nicht sonderlich viel Abwechslung. Also so richtig intelligent sind die nicht. Also man kann schon relativ viel dadurch hinkriegen, indem man letzten Endes permanent vor denen wegläuft und in deren Richtung schießt. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass die mit einer Intelligenz da herkommen und einen irgendwie einkreisen oder so. Also die letzten Endes, wenn man so ein Level verliert, denn weil man ein bisschen Pech mit dem Zufall hat und man meinetwegen keine anständige Waffe im Level findet oder auch nicht die richtigen Perks. Man kriegt halt meinetwegen bloß irgendwelchen Quatsch wie mehr Gesundheit, aber nicht mehr Firepower. Und wenn ständig irgendwelche Gegner spawnen, dann überrennen die halt einen irgendwann. Dann kriegt man die einfach nicht weggeballert. Ja, das sieht auf jeden Fall witzig aus. Ja, das war Tesla vs. Lovecraft. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man so ein bisschen so ein Mindless Twin-Stick-Shooter-Spiel spielen will. So. Und dann habe ich noch die Deponia Collection gespielt. Das habe ich so den letzten Monat über gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich müsste mich mal so ein bisschen in so klassische Point-and-Click-Adventures reinarbeiten, bin aber zu geizig für sowas Edlet wie die Monkey Island-Sachen und habe stattdessen mal hier so für 3,99 oder was die Deponia-Spiele gekauft. Und da kann ich sagen, dass die, ich bin ja nun, ich habe keine richtige Ahnung, was Point-and-Click-Adventures angeht. Und fand die eigentlich als neckisch, finde den Humor auch gar nicht so verkehrt, aber ist teilweise so ein bisschen aus der Zeit gefallen, bis hin, dass man im dritten Teil schon fast überlegen könnte, ob der Autor von dem Spiel nicht vielleicht so ein kleines bisschen rassistisch ist. Also zumindest ist da so eine Szene, die rassistisch wirkt, aber die Welt ist halt einfach auch komplett irrsinnig und der Protagonist nimmt auf niemanden Rücksicht. Also der ist komplett ich-zentriert und macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, was er tut und welche Auswirkungen das auf andere hat und dass er in diesem Zusammenhang was tut, was rassistisch, also was wir in unserer Welt als rassistisch verstehen würden, ist vielleicht ein bisschen schwierig auf der anderen Seite, dadurch, dass der sozusagen, der macht überhaupt keine Gefangenen. Also das ist so gesehen, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe mir da keine abschließende Meinung drüber gebildet. Es ist jetzt schwer, auch das komplett auszudiskutieren. Aber so grundsätzlich ist es eigentlich keine, also ich sag mal, für 3,99 macht man nicht falsch, also so viel steht immer fest. Von daher, wenn man mal so ein Adventure spielen will, kann man die auf jeden Fall spielen. Also die Grundprämisse ist, dass Rufus auf so einem Schrottplaneten lebt, von dem er immer fliehen will und mit Hilfe obskurer Erfindungen versucht, davon zu fliehen, und alle seine Freunde und Bekannten und jedem, den er über den Weg läuft, dem gegenüber verhält er sich unmöglich und verletzt sie sowohl physisch als auch psychisch. Okay. Und ist einfach rücksichtslos und denkt über nichts nach. Aber trotz allem ist er in seiner Trottigkeit trotz allem irgendwie so ein bisschen liebenswert. Also ist schon nicht schlecht geschrieben. Ja. Hast du alle vier Teile gespielt? Würde ich sagen. Den vierten habe ich angefangen, dann habe ich ewig nichts gemacht, und deshalb werde ich den noch, also da habe ich vielleicht ein Stündchen oder so gespielt, den werde ich nochmal von vorne einfach anfangen, weil man muss ja mal so ein bisschen drin bleiben, ja, bei diesen Spielen, weil ja häufig auf Details ankommt, wenn irgendjemand von den NPCs da mal was gesagt hat, dann muss man so ein bisschen im Kopf haben. Alles klar. Dankeschön. Ich gehe dann mal weiter zum Locke. Was hast du denn so gespielt in letzter Zeit? Ja, ich habe letzte Zeit eigentlich nicht viel gespielt. Aber was ich auf jeden Fall gespielt habe, war das neue Pokémon. Ist halt ein Pokémon-Spiel, ein paar neue Sachen dabei. Ich fand es ganz, ganz angenehm zu spielen. Ja, und die Tage nochmal Headtails an. Da spielt man eine ausgesetzte Katze. Und muss dann in so einer Welt aus Katzen, muss man sich so einer Gang anschließen, und dann muss man halt Mäuse und Frösche jagen und fightet dann auch gegen die anderen Gangs. Ja. Das, also mehr Zeit hatte ich momentan eigentlich nicht zum Spielen. Alles klar. Danke dir, Locke. Mo, was hast du so in letzter Zeit gespielt? Wie geht es dir? Ja, mir geht's prima. Ich bin gut gefüllt durch Weihnachten gekommen. Ich fühle mich wie eine Kugel fast schon. Ja, und ich habe in letzter Zeit ja einiges gespielt, wie immer. Ich hatte mal drei Sachen mir aufgeschrieben, wo ich ein bisschen was von erzählen wollte. Das erste ist Sonic Origins, habe ich mir geholt. Da habe ich lange auf den Sale gewartet. Das ist ja eine Sonic Collection von den klassischen 2D-Sonic-Spielen. Also Sonic 1, 2, 3 und Sonic CD sind da drin. Also so gesehen 4 Spiele. Ja, wobei, warte mal, Sonic, Knuckles und Tails ist da auch noch mit drin irgendwie. Das ist der dritte Teil in einer anderen Region. Also quasi schon fast 5 Spiele. Du kannst auch Sonic 3 und Sonic und Knuckles zusammenstecken. Das wird das wahrscheinlich sein, oder? Ja, genau. Also 4 oder 4,5 Spiele, wie auch immer. Ja, hat mir Spaß gemacht, wieder das zu spielen. Ich habe ja als Kind auch Mega Drive Sonic 2 gehabt. Fand das immer cool. Ja, Sonic hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal probiert. Die einen mögen es, die anderen hassen es. Das ist halt... Das Problem an Sonic ist irgendwie immer, dass man das Gefühl vermittelt bekommt, dass man unbedingt super schnell durch die Level gehen muss, gotta go fast, so. Aber in Wirklichkeit, ja, ist das Spiel eigentlich viel zu schnell oder viel zu unübersichtlich, als dass man da so durchrushen kann, ohne die ganze Zeit getroffen zu werden und alle Ringe zu verlieren. Von daher ist eigentlich eher die Prämisse bei Sonic-Spielen meiner Meinung nach, dass man eben nicht zu schnell durch die Level rennt. Dann kann ich die Spiele auch ein bisschen besser zu schätzen wissen. Und ja, mir macht das einfach Spaß, dieses Sonic-Prinzip, weil ich mag die Stages, ich mag die Progression, dass man einfach so, ja, pro Stage 5 bis 10 Minuten unterwegs ist und dann ist man halt im Ziel und dann kann man halt in Short Bursts immer Stage für Stage weiterspielen. Ja, es ist einfach eine Spielserie aus meiner Kindheit und deshalb bin ich da sehr nostalgisch. Ich würde Sonic Origins aber auch wirklich nur empfehlen, wer Sonic wirklich merkt. Also es macht jetzt nichts irgendwie besser oder anders als andere Sonic-Spiele. Es sind nur Remakes, oder? Also das sind, oder Ports oder wie auch immer man das nennt. Ja, das Interessante der Story ist ja, dass dieser Christian Whitehead, das ist ja irgendwie so dieser mega Sonic-Fanboy, der hat ja schon in frühen Jahren angefangen, so Sonic-Hacks zuerst zu entwickeln. Dann hat er das Spiel irgendwie geschafft, zu reverse zu engineeren. Und irgendwann ist dann Sega tatsächlich auf den zugekommen und hat gesagt, boah, du hast das so gut gemacht, kannst du für uns nicht Sonic Mania machen? Und Sonic Mania war ja so ein Zusammenschluss aus den besten Sonic-Leveln, die es auf allen Sonic-Spielen so gab. Und das hat er dann für die gemacht als Auftragsarbeit und das war sehr erfolgreich, gilt auch eigentlich unter den Fans als absolut bestes Sonic-Spiel mittlerweile. Und dann haben genau, das wollte ich nämlich auch erwähnen. Genau. Dann haben die den dazu gebracht, dass er diese Sonic Origins-Geschichte auch noch macht. Und ja, was halt anders oder besser ist als früher, ist, es gibt halt einmal den Modus Classic, dann ist alles wie früher und dann gibt es halt den Modus verbessert. Da ist hat man halt ein 16:9 Bild, also keine Trauerbalken rechts und links. Man hat die Möglichkeit, unendlich viele Leben zu haben, beziehungsweise die Progression funktioniert einfach so, dass man Stage für Stage weitergeht und unendlich oft neu starten kann. Was ja bei früheren Sonic-Spielen eigentlich immer sehr frustrierend war, dass man nur ein paar Continues hat und bei Sonic stirbt man halt manchmal sehr unfair. Man wird einfach irgendwo zerquetscht, fällt in der Grube oder so und das war's dann, Game Over. Wenn du dann kein Continue mehr hast, kannst du von vorne spielen. Also das hat er schon sehr gut gemacht, dass er die Progression halt ein bisschen gelockert hat. Und trotzdem kann man halt auch in den Classic-Modus schalten. Wobei die großen Hardcore-Sonic-Fans natürlich wieder angefangen haben, da Frames zu zählen und wir da irgendwelche Unterschiede festgestellt haben. Ich persönlich, für mich ist, ich merke das nicht. Ich habe jetzt nicht irgendwie Sonic 100 Mal durchgespielt oder sowas. Ja. Muss Stages gut spielen. Nochmal bitte? Ob du gut in den Bonus-Stages bist? Boah, nee, also genau, das könnte ich vielleicht auch noch erwähnen. Das war immer frustrierend für mich, die Bonus-Stages, weil wenn man da verkackt, kriegt man den Chaos Emerald ja nicht. Die sind ja so aufgebaut, man will über den Zeitraum des Spiels will man 6 Chaos Emeralds sammeln. Die kriegt man, indem man 6-mal die Bonus-Stage schafft. Theoretisch kann man also in jeder Stage einen Versuch kriegen. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann verkackt das 2-3 Mal, hat man quasi schon keine Chance mehr auf die 6 Chaos Emeralds, kann ich das gute Ende bekommen und so weiter. Ja, und da hat er es sehr schlau gemacht. Man kann nämlich Goldmünzen farmen, die halt über die Spiele hinweg genutzt werden können. Und mit diesen Goldmünzen kann man halt Retries bekommen in diesen Bonus-Stages. Das heißt, es ist immer noch, man muss trotzdem immer noch ein bisschen managen und sich anstrengen in Bonus-Stages, aber man hat halt die Möglichkeit, sich ein paar mehr Versuche zu erspielen, sozusagen. Und von daher habe ich es dann auch zum ersten Mal endlich geschafft, Super Sonic zu werden in Sonic 2 dann. Ja, okay, das habe ich nämlich auch noch nie geschafft. Ja, nee, das geht also nicht. In den regulären Teilen. Ja. Cool, vielleicht probiere ich das auch mal aus, weil das klingt schon ganz nett. Ja, also ich habe auch auf den 50%-Sale sehr lange gewartet. Für Vollpreis wäre es auch zu viel gewesen für mich, weil ich werde das halt alles einmal durchspielen und dann Haken dran machen. Man sieht das auch sehr schön, so den Abschluss, was man alles geschafft hat und so weiter in so einem Museum. Also das ist schon nett gemacht für Leute, die halt einmal sagen wollen, ich will einmal alle Sonic-Spiele durchspielen. Das ist eigentlich ziemlich cool. So, dann gehe ich auch mal zum nächsten Spiel. Dann habe ich ein Spiel gespielt, das heißt Wizzop. Das ist eine Art Arkanoid-like, beziehungsweise, wie nennt man die noch? Paddle oder Brickbreaker? Ja, genau. Breaker, ne? Brickbreaker, genau. Ja, oder wie Strikey Sisters, das kennen einige von euch ja auch. Also man bounced diesen Ball immer von dem Paddle nach oben und zerstört dadurch immer mehr von der Stage, so Blöcke. Und ja, das ist total süß gemacht, einfach weil das halt diesen 16-Bit Super Nintendo-Look hat und mich entspannen diese Spiele total. Auch wieder wegen der Progression, weil man halt pro Stage nur so 2 Minuten braucht und dann den Short Burst immer mal wieder Level für Level machen kann. Man hat eine schöne Overworld, man kann in so einem Dorf dann noch so Goldmünzen, die man halt immer wieder sammelt, ausgeben, um den Dorfbewohnern zu helfen und deren zerstörte Gebäude zu reparieren, wodurch dann das Dorf einfach aufgehübscht wird. Ansonsten hat man halt so theme-mäßige Level Overworld, man geht halt in eine Welt rein und da ist dann dieses Theme und dann geht man in die nächste und dann ist ein anderes Theme und man hat dann immer 12 Level pro Welt quasi. Ich habe es mir auch nur gekauft, weil es recht günstig war und es eine gute Metakritik hat. Und weil das von den Machern ist, die auch bei Shredder's Revenge dabei waren, Tribute Games, genau. Ich hatte mir Spiele von denen angeschaut und habe das gefunden und bin dann darauf aufmerksam geworden. Also wer Brickbreaker-Spiele mag und was Entspanntes spielen will, dem kann ich es empfehlen. Ist aber ansonsten überhaupt nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. Also es sieht nett aus, die Musik ist teilweise entspannt, teilweise auch ein bisschen egal. Ja, und ansonsten bietet es eigentlich nicht viel. Also schöner Brickbreaker-Chill-Modus. Für einen Sale kann man es mal mitnehmen. Und dann gibt es da irgendwie Items oder so, die ich dann im Laufe des Spiels behalte? Oder muss ich immer wieder alles von vorne erspielen? Nee, Items nicht. Man hat so 4 Spezialfähigkeiten noch, die man nutzen kann. Ja, man hat quasi eine Art Mana-System. Man kann einerseits den typischen Kanoid-mäßigen Schuss machen, womit man einfach diese Blöcke zerstören kann. Dann kann man so einen Wind aktivieren, der die Kugel halt in eine gewisse Richtung noch ein bisschen driftet, um in die Ecken reinzukommen. Und dann gibt es noch eine Fähigkeit, wo man die Kugel quasi wie eine Libelle dann kriegt, die Flügel noch frei steuern kann. Und bei einer Fähigkeit wird der Ball zu einem stärkeren Ball, der dann eben sofort durch alles durchmäht quasi. Ja, das ist ein nettes kleines Gimmick. Kann ich das von vornherein verwenden oder muss ich mir das erspielen? Das kommt, indem sich die Mana-Leiste füllt. Man hat da immer freien Zugriff drauf, sofern man genug Mana hat. Aber man kriegt sehr wenig Mana tatsächlich. Dementsprechend kann man da nicht so oft was mitmachen. Die beste Strategie, die ich gefunden habe, ist, sich das aufzusparen, um halt am Ende noch in die fiesen Ecken, wo man bei diesen arkanoid-mäßigen Spielen so schwer reinkommt, noch gezielt dann reinzuzielen, damit man nicht ewig da versucht, irgendwie den Ball in die richtige Richtung zu schießen. Gibt es sowas wie Bossfights? Ja, Bossfights gibt es auch. Interessanterweise auch relativ leicht. Also das ganze Spiel ist, würde ich sagen, eher leicht. Es hat ein Continue-System. Wenn man stirbt, verliert man ein bisschen Geld. Es fühlt sich ein bisschen doof an, weil man dann eben in der Stadt nicht genug Leuten noch helfen kann mit dem Geld. Man würde ja so gerne in der Stadt halt so schnell wie möglich alles wieder reparieren. Von daher gibt es eine kleine Bestrafung, wenn man sich nicht anstrengt, aber letztendlich ist es entspannt und man schafft es irgendwann sowieso immer. Okay. Ja. Und würdest du jetzt eher Visorb empfehlen oder eher Strike ist schon besser, weil Strike ist das hat diese geilen Bossfights meiner Meinung nach und das Voice-Acting finde ich in diesen Dya-Games, der Typ hat ja mehrere Spiele gemacht, finde ich immer so gut von dem irgendwie, das kommt richtig cool. Also ich finde Strike ist das besser als Wizard. Aber ich finde Wizard kein schlecht. Sind beide gerade im Sale, insofern kann man ja sich überlegen. 3 Euro ist es hin. Ja, dafür ist es okay, ja, wenn man was Entspanntes haben will. Und Strike ist das, was man durch hat. Das ist vor allen Dingen erst im Oktober rausgekommen. Ah, interessant. Ja, dann wollte ich noch erzählen, ein letztes Spiel, was ich in ganz frischer letzter Zeit gespielt habe, ist Raiden 4 Mikado Remake. Da habe ich auch sehr lange auf den Sale gewartet. Das hat sich so richtig schleppend erst in den Sale begeben, dieses Spiel. Und jetzt habe ich nicht mehr warten können. Das war jetzt 45%, glaube ich, zum ersten Mal. Und da ist er weg. Willkommen zurück. Hallo? Ja. Jetzt höre ich dich wieder. Okay. Raiden 4 Remix. Ist ein Hotel-Spiel. Und da habe ich sehr lange auf den Sale gewartet. Jetzt ist der bei 45% gewesen und da konnte ich nicht mehr warten. Ja, es ist immer ein Bullet-Hell-Shooter-Spiel, so Spiele, die ich so gerne immer spiele. Es ist mittelschwer, das finde ich immer wichtig bei solchen Spielen. Also man hat nicht das Gefühl, dass das absolut unmöglich ist, aber es ist, dass man sich nicht anstrengen muss, sich verbessern muss, um halt durchzukommen. Ähm, Ja, und das hat einen Artstyle, der ist relativ untypisch. Der hat nämlich nicht so einen Pixel-Artstyle, sondern so eine Art, macht so ein bisschen auf Semi-Fotorealismus, sage ich jetzt mal. Hat einen sehr geilen Soundtrack, sieht gestochen scharf aus alles. Hat eine super, vor allen Dingen Trefferfeedback, wenn man so Raumschiffe abballert, das hört sich total geil an. Schon wenn man die trifft, hört man schon so diesen typischen Hit-Sound, dass man so richtig merkt, die Kugeln schlagen ein beim Gegner, bis die dann zerplatzen und in alle Richtungen explodieren. Wer Shoot'em-Ups mag, auf jeden Fall mal reinschauen. Wer mit Shoot'em-Ups bisher noch nichts anfangen konnte, dem wird das wahrscheinlich jetzt auch nicht dazu bringen, dass er sagt, boah, geil. Es hat einen Tate-Modus, also einen Hochkant-Modus, was mir immer wichtig ist. Und es hat einen Koop-Modus, das finde ich auch sehr geil. Ich habe es gestern auch mit dem Kirby mal eine Runde gezockt, um es ihm mal zu zeigen. Ja, das ist Raiden 4 Mikado Remix. Ein Shoot'em-Up-Klassiker quasi. Und das war's von meiner Seite. Alles klar, danke dir. Ja. Kirby, wie geht's dir? Was hast du so gezockt? Mir geht's gut. Weihnachten gut überstanden. Und ich habe in den letzten Monaten irgendwie war ich extrem busy und war wie mein Leben oft so ist sehr, sehr viel auf Bahnhöfen und in Zügen unterwegs. Und auch vielen so kurzen Zugfahrten, immer diese 30 Minuten nach Düsseldorf. Das heißt, ich habe wahnsinnig viele so Spiele gespielt, die schnell Spaß bringen müssen. Ich habe viel auf Empfehlungen das geisterte ja auch schon lang rum, das Spiel sozusagen, aber ich habe es irgendwie nie wirklich gespielt, weil es mich auf den ersten Blick nicht so angesprochen hat. Das war jetzt aber Skyforce Reloaded. Ich habe gesehen, dass Mo das ein bisschen gegrindet hat und dann hat das mir einmal gezeigt und dann war es so, okay, das fühlt sich schon ziemlich gut an. Und das ist ja quasi ein Euro-Schmapp, was ja das verbotene Wort sozusagen mit Progression und Upgrades und allem Pipapo, was Schmapp-Puristen irgendwie dann die Haare zu Berge stehen lässt. Und es ist auch echt ein ziemlicher Grind. Ich glaube, Ballspeed, du hast das auch viel gespielt, ne? Dann sieht man ja immer in der Freundesliste, ob man irgendwie hinter oder vor einem Highscore gelandet ist. Und ich habe es auch noch nicht durch. Tatsächlich hat sich bei mir jetzt so ein bisschen eine Müdigkeit eingestellt, was das Spiel angeht. Aber ich bin ich habe noch 3 Stages oder so. Aber ich habe auch alle Stages davor jetzt, bis auf ganz wenige Achievements in allen Stufen quasi, alles freigeschalten. Also ich habe es ein bisschen hart gegrindet, eine Zeit lang. Aber das macht super viel Spaß, läuft super rund auf der Switch und geht tatsächlich plus minus nie in Sale, aber ist seine 10 Euro, die es grundsätzlich verlangt, absolut wert. Also ich hatte ziemlich viel Spaß bislang mit dem Spiel und ja, werde auch sicher nochmal drauf zurückkehren. Und was ich noch gespielt habe, ist an Shootern, ich habe diese ganzen Spiele von Terrarin Games alle gespielt dieses Jahr und kehre auch immer wieder mal zu denen zurück. Also zum Beispiel war das Missile Dancer, das ist jetzt auch schon, das war glaube ich vorletztes Jahr, dass das rausgekommen ist. Moon Dancer und Raging Blasters ist glaube ich auch Terrarin. Die sind so ein bisschen bisschen an die Compile-Shooters angelegt, also so wie Aleste oder Musha oder so. Bisschen, aber alle sehr, sehr vom Schwierigkeitsgrad sehr angenehm. Also man kann die recht gediegen auch schaffen, was super ist. Also auch zum Beispiel Missile Dancer schafft man auch im Hard Mode, was einem ein ziemlich gutes Gefühl gibt. Und die sind auch alle so ein bisschen vom Artstyle her so ein bisschen ähnlich. Also das wäre auch vielleicht cool, wenn sie in Zukunft irgendwie, gameplay-technisch müssen sie gar nicht groß was verändern, aber sie könnten so ein bisschen vielleicht die Design mal anpassen. Also bei Raging Blasters hatte ich das jetzt, das habe ich total gern gespielt, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich eigentlich das gleiche Spiel nochmal spiele. Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Ja, also wie bei Moon Dancer oder so. Mhm. Sie haben mechaniktechnisch, überlegen sie sich eigentlich immer was. Also die sind immer alle sehr, sehr reduziert, was die Controls angeht. Zum Beispiel Missile Dancer hat wirklich nur einen Button, wo man, den man eigentlich immer gedrückt hält, Und dein Schuss sozusagen schießt eigentlich nur die gegnerischen Bullets ab und du musst in die Nähe der Schiffe, um die zu markieren. Und wenn du den Knopf loslässt, geht eine Homing auf die drauf. Also es ist so ein bisschen, stellt das Shooter-Prinzip ein bisschen auf den Kopf. Also wo man sonst immer eher Mitte, unteres Drittel hängt sozusagen, muss man da halt ran. Und genau, und die Bullets sind eigentlich erstmal gar nicht so sehr das Problem, sondern man dodgt dann tatsächlich die größeren Missiles. Das ist ganz witzig. Und bei Moondancer ist es auch so, dass man einen Schuss hat, aber man hat auch eine Homing. Und da hat man eigentlich auch eine Ein-Button-Control, kann aber mit dem zweiten Button sozusagen, man kann den zweiten Button benutzen, um die Homings direkt abzufeuern, anstatt loszulassen. Aber genau, und Raging Blast, das ist eigentlich ähnlich sozusagen. Da gibt es keine Homing, es sei denn, man sammelt das Power-Up dazu auf. Aber ist ein schöner, schneller Caravan-Shooter, den man echt schnell auch durch hat. Am Ende war ein Boss-Rush, da stehe ich immer nicht so drauf. Aber ansonsten habe ich es total gern gespielt. Und dann, es hat einen Tata-Mode, habe ich gesehen, zumindest Missile Dancer. Ja, die haben alle einen Tata-Modus, meine ich. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Genau. Was ich an Schmaps auch noch gespielt habe, war Cosmo Dreamer. Das kam vor ein paar Wochen raus und konnte dann nach dem Review von Schmaps und Switch eigentlich direkt nicht widerstehen, weil ich so dachte, ja, das sieht eigentlich so nach netten Toho-Patterns aus und ist auch so. Also tatsächlich, da sind die Patterns auch wirklich der Star. Also das Spiel selber sozusagen ist vom Design relativ bare bones. Die Stages sehen im Prinzip nach nix aus. Aber ist auch ein bisschen egal, weil der Screen einfach voll ist mit Bullets. Also gäbe es eh nichts zu sehen. Aber es ist, da ist auch der normale Modus. Ich weiß gar nicht, ob der easy heißt oder normal. Den habe ich auf Anhieb durchgeschafft. Aber der hat eine ganz gute Progression. Also der am Ende fühlt er sich nicht besonders cheap an. Also es wird tatsächlich einigermaßen kernig zum Ende hin. Bis dahin hat man aber so viele Leben angesammelt, dass man es schafft. Und das finde ich immer ganz angenehm, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwie ein schaffbarer Modus, der sich aber nicht cheap anfühlt. Und der Maniac-Modus, es sind, glaube ich, 8 Stages oder so. Da bin ich bis zur vorletzten Stage gekommen, bis es mich gekillt hat. Und dann ist der Screen aber wirklich voll mit Bullets und wird es ein bisschen arg. Aber das kann ich sehr empfehlen. Das ist relativ entspannt, weil die Patterns sehr langsam sind und man wirklich ganz gediegen seine Wege da durchsuchen kann. Ich glaube, Mo, du hast das eh auch gespielt, ne? Ja, ich habe das auch beim ersten Mal in den einfachen Modus durchgespielt und dann Maniac hatte dann der Muffin mal bei mir gespielt. Ich glaube, der ist auch über Maniac auf Anhieb bis Stage 7 oder so gekommen. Und ja, ich glaube genau, bis Stage 7. Ja, genau, Maniac ist genau richtig, wenn man ein bisschen Erfahrung mit Schmaps hat, finde ich, ja. Ja, genau, also bis Stage 7, glaube ich, bin ich da auch gekommen und genau, und da ist dann No Bullshit, da zieht es dann an. Ja. Was ich tatsächlich an Singleplayer gespielt habe, war nicht so viel, also an Zuhause, an größeren Spielen war tatsächlich nicht so viel. Ich habe mit meiner Freundin jetzt Catherine Full Body angefangen. Ich glaube, wenn man How Long to Beat glauben darf, bin ich auch schon, ich glaube sogar über der Hälfte. Das ist von Atlas, ein älteres, also ein Remaster von Catherine, was glaube ich für die 360 und die PS3 rausgekommen ist damals. Und das ist so eine Mischung aus Puzzle-Game und Socializing Simulator mit viel, viel Story und so ein bisschen so schlüpfrigem Humor. Es ist so ein bisschen wie so eine doppelt verklemmte japanische Variante von so College-Humor, aber für Mit-30er ist es im Prinzip völlig daneben. Also es hatte auch schon wieder, wie die meisten japanischen Story-Spiele, den komischen semi-homophoben Moment irgendwie, den sie sich irgendwie nicht verkneifen können. Sie versuchen es da irgendwie auf den Kopf zu stellen irgendwie und tun so, als ging es da darum, dass sie das okay finden, aber irgendwie machen sie sich dann doch lustig. Also es ist irgendwie immer ein bisschen seltsam. Also man muss schon sehr, sehr viel akzeptieren, aber das Design vom Spiel und die Anime-Sequenzen sind wirklich toll. Hat so ein bisschen erinnert so ein bisschen an eher so ein 90s-Anime à la Cowboy Bebop oder so. Also so ein bisschen ein anderer Artstyle, als heutzutage so gängig ist. Und es hat, wenn der Humor nicht irgendwie problematisch ist, ist er doch teilweise ziemlich spot on. Also da gibt's zum Beispiel, also man geht da immer, man spielt da so einen Typen, der ein bisschen unglücklich ist in seiner Beziehung, und Frauen werden dann wieder so dargestellt, dass das so heiratssüchtige Monster sind quasi, und Typen wollen ja nur ihre Freiheit und mit den Jungs ein Bier trinken gehen. Und das Spiel wechselt zwischen Puzzle-Sequenzen, die nachts in Albtraum-Sequenzen stattfinden. Das ist dann quasi das echte Gameplay. Und abends geht man mit seinen Jungs trinken und redet mit denen. Und immer wenn man ein Getränk zum Beispiel zu Ende getrunken hat, wenn man sein Bier ausgetrunken hat, dann kommt ein Narrator und erzählt einem dann was darüber. Also das hat mich beim ersten Mal total kalt erwischt. Da musste ich wirklich laut lachen. Also da kam dann wirklich irgendwie so: As you're drinking a beer right now, let me tell you a trivia about beer. Und dann erklärt er irgendwie, wie Bier hergestellt wird. Und man lernt dann irgendwie ganz viel über verschiedene Alkoholiker. Ganz, ganz cooler Humor. Genau, und die Puzzle-Sequenzen sind wirklich solid. Also das Gameplay macht richtig Spaß. Man muss da immer so einen Turm erklimmen und der Boden unter einem fällt so weg. Das ist so quasi der Time-Stress, den man dann hat. Und man muss immer dann so Plattformen rausziehen, nach oben springen, und es gibt verschiedene Plattformen, manche verschwinden wieder etc. Und man hat verschiedene Power-Ups und man muss wirklich schnell sein und ein bisschen logisch denken. Und das geht auch tatsächlich genau in so eine Logikrichtung, die mir eigentlich überhaupt nicht liegt. Also dieses das wäre so das Puzzle, was beim Intelligenztest mich irgendwie nach hinten schießen würde. Das ist so gar nicht irgendwie in meinem Kopf drin. Und es ist immer ganz angenehmer Stress, aber irgendwie bisher habe ich mich irgendwie durchgeprügelt. Also meine Freundin gibt mir dann immer Anweisungen, weil sie würde das so von der Geschwindigkeit her am Controller nicht hinkriegen. Das heißt, irgendwie ist das ein ganz, ganz gutes Teamplay gerade. Also insofern, das macht sehr viel Spaß. Ja. Aber du spielst dann an einem Controller? Ja, genau. Normalerweise würden wir immer, wenn wir was zusammenspielen, irgendwie bei Singleplayer-Spielen den Controller hin und her reichen, je nachdem. Ja. Und da hatten wir es probiert, aber sie meinte dann, sie hat keinen Bock, sich da rein zu fuchsen, aber sie will es trotzdem zu Ende spielen. Ja. Von daher ist sie eher in der Supervisor-Position. Wenn ich etwas nicht spoilermäßiges verraten darf, wenn das Spiel durchgespielt ist, oder beziehungsweise ich glaube, wenn man den Highscore von den jeweiligen Level knackt, dann spielt man auch jeweils ein Multiplayer-Level im Nachhinein hinaus. Oh. Also man kann das tatsächlich am Ende sogar, es gibt dedizierte Koop-Level und sogar einen Versus-Modus in dem Spiel. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nämlich, dass in der Fighting-Game-Community ist das Spiel lustigerweise immer so als Side-Game von einigen auf Turnieren gespielt worden, aber dann halt als Versus-Spiel. Das ist ja cool. Also, das wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht mehr, ist ein bisschen her, wo ich es gespielt habe, auf jeden Fall irgendwelche Kriterien erfüllen bei den Leveln. Dann, also wenn man es durchspielt, schaltet man allgemein den Multiplayer-Modus frei. Ah, so, okay. Und ich glaube, du musst dann die einzelnen Level musst du, glaube ich, ja, ich glaube, in einer gewissen Zeit oder. Nee, stimmt, es gibt da immer so Ratings, also A bis S-Rating, und ich glaube, du musst ein S-Rating machen, dass du halt nicht hinunterfällst, diese Bonus-Sachen auf dem Level einsammelt. Also man kann so Münzen einsammeln und, glaube ich, möglichst wenig zurückrollen. Also du kannst, wenn du so eine Stage erklimmst, kannst du quasi diverse Züge zurückgehen. Wenn du sagst, du hast jetzt Fehler beim Schieben der Blöcke gemacht, kannst du sagen, ich kann jetzt 4 Felder zurück, dann, weil man kann sich tatsächlich, das ist vielleicht noch spannend zu erwähnen, auch verbauen. Also wenn man gewisse Blöcke rausgezogen hat, kann man die nicht einfach wieder so in dem zurückschieben, also außer man dreht zurück, und man kann sich tatsächlich quasi seinen Weg nach oben wirklich verbauen, und dann muss man von vorne anfangen. Und tatsächlich, was ich dann auch noch einwerfen würde, ich bin ja eigentlich auch gar nicht so der Puzzle-Mensch oder bin da eigentlich immer eher so abgeneigt, aber das Spiel hat halt irgendwie auch so einen ganz besonderen Charme, und die Gameplay-Mechaniken funktionieren meines Erachtens auch hervorragend gut und sehr puzzle-untypisch, würde ich eben sagen. So ist halt eben kein klassisches Puzzle-Game, sondern schon gewissermaßen auch so ein Geschicklichkeitsspiel, wie der Kübi auch schon meinte. Es halt muss auch schnell sein und eben, das halt auch gut andererseits gut vordenken. Und was das Spiel ganz gut macht, es lernt einem auf dem Weg quasi diverse Techniken, die man immer anwenden muss, je weiter man im Spiel fortgeschritten ist, um voranzukommen. Wobei man nicht alle Techniken braucht, sondern halt ja eine Handvoll, so irgendwie 10, 12, glaube ich, werden einem erklärt. Und ich habe ja 3 oder 4 benutzt. Ja, ja, auch das ist total witzig implementiert, also weil man da immer quasi auf so einem, am Ende von jedem Run Nacht sozusagen, ist man an so einem Platz, wo andere Leute, die auch in dem Albtraum gefangen sind, die als Schafe dargestellt werden, weil ja, man schläft ja irgendwie, und da gibt es 2, die so quasi die Science-Nerds sind, und die kann, wenn man die anspricht, dann sagen die immer so, let me tell you about the techniques I learned, und dann irgendwie sind die wie so Streber, die einem irgendwie so ihre Insights irgendwie mitgeben. Das ist ganz witzig. Aber ja, ich finde ja Puzzle Games eigentlich total super. Aber wie gesagt, das geht irgendwie in eine Logikregion meines Gehirns sozusagen, mit der ich leichte Probleme habe. Aber irgendwie ist der Mix eben, wie du auch schon gesagt hast, aus, dass es eben kein klassisches Puzzle-Game ist, sondern da geht es schon eher viel darum, dass man diese wenigen Techniken, die man dann doch braucht, irgendwie einfach schnell wirklich auch anwendet. Also da ist wirklich sozusagen, das prügelt so ein bisschen in einen rein, mehr oder weniger, dass man da logisch man erkennt, welche Technik man anwenden muss, weil die Steine oder die Blöcke so stehen, und dann halt das schnell umsetzt. Ja, genau. Und zu guter Letzt, um den Rahmen jetzt nicht zu sprengen, ich habe vor ein paar Tagen jetzt endlich, obwohl es schon ewig auf meiner Switch liegt, mit Xenocrisis angefangen. Yes. Auch ein Twin-Stick-Shooter, und da bin ich eben, bei Twin-Stick-Shootern bin ich halt kompletter Neuling. Ich habe vor 3 Jahren oder so mal auf meiner Playsy Enter the Gungeon angefangen und war komplett überfordert und dachte so, boah, was ist das für eine scheiß Mechanik für ein Spiel? Dachte aber direkt, aber das ist, glaube ich, cool, und das Problem bin ich, und bin immer um das Genre herumgetanzt, und jetzt habe ich mal mit dem angefangen, und hat mich auch direkt hart zerstört, und das wird sich auch noch einige Stunden lang tun, aber da freue ich mich total drauf. Hatte sehr, sehr viel Freude in den ersten Stunden damit. Ja, das habe ich gespielt. Ich habe noch andere einfachere Genrevertreter. Du suchst dir dann gleich immer die gnadenlosesten aus. Nee, nicht zwangsläufig, aber das ist vom Appeal her einfach gut, und ich weiß, dass es auch im Treff Leute gibt, die es gerne spielen, und dass es einen soliden Koop hat, von daher nehme ich dann gerne das. Super Spiel. Ja. Genau, aber es gibt auch, wie gesagt, einfachere, die vielleicht ein bisschen mehr verzeihen, das wollte ich nur sagen. Ja, ja, absolut, genau, meine Frusttoleranz ist hoch. Blazing Beaks zum Beispiel. Blazing Beaks, ja. Blazing Beaks habe ich sogar auch einmal gespielt, einen Abend lang. Da hatte ich auch durchaus Freude mit. Ja, genau, aber das war's von mir. Alles klar. Filso, wie geht es dir? Was hast du denn so gespielt? Mir geht's gut. Gespielt habe ich gar nicht mal so viel. Ich habe mich mehr mit meinen Retro-Konsolen beschäftigt und deren Modifikationen, aber ich habe nicht gar nichts gespielt. Zum Beispiel, ich habe auch viel Pokémon gespielt und bin auch so, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel jetzt gut oder nicht gut finde. Es hat halt sehr viel Positives und sehr viel Negatives. Ich denke, das ist auch, ja, hat mir da mitbekommen, dass das Spiel halt sehr viel technische Probleme hat, die wirklich ein bisschen auch den Spielspaß mindern. So Charaktere im Hintergrund oder Animationen im Hintergrund, die halt irgendwie mit 10 FPS laufen. Dann so eine Windmühle, die ruckelt, oder ein Klassenzimmer, wo die 10 von 15 Charakteren irgendwie rumstottern und all solche Geschichten und Sachen, die klippen und Grafikanzeigefehler und all so Sachen. Aber grundsätzlich tatsächlich bin ich sehr positiv überrascht über den Weg, denn das Spiel oder das Franchise geht, weil es ein notwendiger und wichtiger Schritt ist, so wie es jetzt aufgebaut ist, als, sage ich mal, Open-World-Spiel, wo man wirklich alles frei erkunden kann, die Pokémon in ihren natürlichen Umgebungen aufzufinden sind und man wirklich viel tun kann. Gameplay-technisch schwächelt das, finde ich, aber ebenfalls, da du halt kaum Abwechslung hast beim Spielen. Du hast halt irgendwie lieblose Arena-Orden, beziehungsweise es gibt so 3 Arten von Orden, so ein großes Herrscher-Pokémon, das man besiegen muss, wo man hinläuft, dann haut es einmal ab und dann besiegt man es quasi vor dem Abhauen, nach dem Abhauen einmal, dann noch so, ja, die vermeintlichen Bösewichte, das total lieblos immer das Gleiche ist, wo man quasi eine Art von, ja, Spielmechanik da eingeführt hat, die dann in diesem Antagonisten-Arenen immer wieder gleich aufgewühlt werden und ja eigentlich keinerlei Gameplay bietet. Aber abseits von dem, wenn man halt Pokémon mag, es sind sehr, sehr viele schöne Neuerungen drin. Und ja, ich habe, sage ich mal, meinen Spaß. Ob es dann das Geld, das es kostet, vor allem mit zwei Editionen dann wert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, vielleicht irgendwann, in ein paar Jahren, kriegen wir ein Pokémon, das das ist, bloß in einer vernünftigen Qualität. Genau, das war das Erste. Zuletzt. Ja. Also man kann es schon, ich glaube, für Fans kann man schon wirklich viel Spaß haben, weil es gibt viele, die Pokémon zum Beispiel, die Modelle der Pokémon sehen wunderschön aus, gut detailliert, auch gut in Szene gesetzt. Also es ist nicht nur negativ, das Spiel. Aber genau, es bräuchte halt noch viel, viel mehr Liebe zum Detail und auch im Technischen einfach Leute, die das besser können oder halt die Leute, die es machen, die dann das besser umsetzen können oder sich einfach mal mehr Zeit nehmen, weil das ist ja auch immer so ein Faktor, dass jedes Jahr unbedingt ein neues Pokémon-Spiel rauskommen muss, scheinbar, anstatt dass man so wie jetzt bei anderen Franchises, man sagt, okay, es gibt ja eh schon 100 Milliarden Pokémon gefühlt, dann lässt man sich vielleicht mal 2 oder 3 Jahre Zeit und dafür kommt halt ein besser poliertes oder innovativeres Spiel raus. Ich erwähne das ja öfter mal, es gibt ja auch diese sogenannten Pokémon-ROM-Hacks, die beispielsweise storytechnisch und Quest und alles so viel besser machen als das, was halt Game Freak jedes Jahr aufs Neue recycelt und keinerlei irgendwie Charme da reinbringt, sondern so ganz stupide ihr Schema F seit ja, über 20 Jahren abfahren. Aber mal sehen. Also man kann schon Spaß damit haben. Abseits davon habe ich, glaube ich, an neuen Sachen, beziehe mich jetzt bei dem aktuellen Spielen tatsächlich einfach nur auf Switch oder aktuelle Spiele habe ich noch Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge gespielt. Yeah. Ist halt, glaube ich, auch allgemein bekannt. Ein sehr, sehr großartiges Beat'em-up-Spiel. Hatte auch mein Spaß damit und habe bemerkt, wie abwechslungsreich und wie tief die das Gameplay reingeht, wie viel man da machen kann. Das finde ich super, super gut. Auch mit Juggling, mit diversen Kombos und Dinge, die man tun kann, dass man rausspringt und ja, ich glaube, ich habe nicht mal alles bisher verstanden, was man alles tun kann, aber das, was ich halt bei dem Playthrough zu dritt haben wir den gemacht, gesehen habe, fand ich schon sehr, sehr, sehr gut. Da bin ich schon sehr, ja, angetan von dem Spiel. Ich wusste, dass es gut ist, aber es ist ja immer noch ein Unterschied, wenn man es selber spielt, mich flasht dann sowas immer, wenn ich halt merke, wie ausgereift und wie schön so ein Spiel auch sein kann und wie viel Liebe da drin steckt, auch bei den Animationen, bei generell dem Pixel Art, finde ich, ist halt alles ziemlich on point, würde ich behaupten. Das haben wir ja zum Release direkt zu 6 gespielt. Das war das absolute Chaos. Ja, wir haben es am Anfang zu 4 gespielt und das fand ich schon fast unangenehm. Der eine musste dann, wenn man das so sagen kann, Gott sei Dank früher nach Hause. Und zu dritt fand ich es gleich wesentlich angenehmer wie zu viert. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass du halt zu sechst halt irgendwie überhaupt keinen Überblick mehr hast, was da eigentlich passiert auf dem Bildschirm. Ja, wir haben das im Treffen auch zu sechst gespielt und das hat uns fast das Spiel kaputt gemacht. Also das war wirklich nicht gut zu sechst. Ja, das ist nur noch Chaos. Da kann man nichts mehr. Es ist halt so im Spektrum von, wenn man das dann einmal weiß, weiß man ja, was man bekommt, wenn man es mit mehr als 3 Leuten anschmeißt. Genau. Und irgendwie. Und 3 ist so der Sweet Spot, ne? Ja, aber das ist mir auch aufgefallen. Zu zweit ist dann fast, ja, kann halt noch einer mehr, aber mehr als 3 ist dann wieder schon ein bisschen zu viel, hätte ich gesagt. Ja, ich finde es trotzdem gut, dass sie es implementiert haben. Also irgendwie denke ich so, es ist irgendwie trotzdem geil, dass es da drin ist. Ja. Würde ich auch sagen. Ich würde nicht sagen, nehmt das raus, der Spielbarkeit halber so. Ich meine, es gibt bestimmt genug Leute, die jetzt vielleicht weniger technisch an das Ding rangehen oder mit weniger Finesse rangehen, die einfach zu sechs einen Mord Spaß damit haben und passieren einfach so. Und das, glaube ich, ja, schadet dem Spiel nicht. Es ist ja nichts kaputt. Wenn man sagt, man möchte es nicht, dann spielt man es halt nicht zu sechs. Ja. Aber die könnten ruhig noch ein paar mehr Charaktere rein und dann spielt man das zu 8. Oh. 8 Spieler kann tatsächlich nicht. dann ja. ist das ein Switch-Exclusive. Ja. DLC. Mit Mario-Charakteren. Und Pokémon. Und Pokémon. Ja, das wird nur schwierig. Es wird auch so ein Smash-like Brawler mit allen Nintendo-Charakteren. Wenn Nintendo das hört, wisst ihr, müsst es machen. Ich glaube, es würde sogar gut funktionieren. Oder ein Spielmodi in Smash. Nee, aber auf jeden Fall, ja, ich bin auch sehr, sehr angetan von dem Spiel. Also von Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Sehr, sehr positiv aufgefallen. Steckt halt auch so viel Charme drin. Ich habe es leider bis jetzt erst einmal durchgespielt, weil alleine habe ich die Muße immer nicht, irgendwie so Brawler zu spielen. Ja, ich auch nicht. Aber im Multiplayer, es war grandios gut. Es funktioniert halt auch echt hervorragend. Also es fühlt sich einfach sehr gut an. So alt und modern gleichzeitig, so wie das halt so Pixel-Indie-Spiele eigentlich, wenn sie gut sind, immer machen. Genau, und ich glaube, das war's auch schon. Mir fällt zumindest gerade kein Spiel mehr ein, das ich in näherer Zeit gespielt habe. Alles klar. Ja, doch, irgendwas wollte ich noch sagen. Na egal, ist wurscht. Erzähl ruhig. Ja, mir fällt. Ja. Nee, ich hab's vergessen. Okay. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Hauptthema an. Wolltest du noch fragen, was du gespielt hast? Ach so, ja klar. Eine Menge. Ich habe ja mir jetzt fest auf der Fahne geschrieben, dass ich jetzt nur noch meinen Backlog runterspielen will und mir mal nichts Neues kaufen möchte, was ja, außer es ist irgendwie was ihr mit mir und Spiel zusammenspielen wollt. Da bin ich natürlich immer sonst dabei. Aber ich habe deshalb viel, viel altes Zeug aus meinem Backlog gespielt. Da bin ich jetzt gerade an Fury. Wie wird das ausgesprochen? Fury. Und ja, da hänge ich noch am Boss 7. Kam jetzt in den letzten Wochen nicht dazu, so meinen Singleplayer anzuwerfen. Da war ich irgendwie immer unter Leuten, wo ich dann nur Multiplayer gespielt habe. Aber das hat mir bis auf Boss 7 bisher Spaß gemacht. Dieser eine, der ist schrecklich. Banner Saga, den zweiten Teil, habe ich mal endlich angefangen. Ist auch generell ein super Spiel, was man einfach so zum Runterkommen mal durchspielen kann. Da hast du so eine Story, die das ganze Spiel irgendwie ein bisschen mitträgt. Und dann hat man dann so ein Turn-Based-System, wo man dann verschiedene Gegner besiegen muss. Und dann wird das Ganze nochmal unterstützt mit so einem textbasierten Adventure, wo du eine Entscheidung treffen musst, die dann entweder sich gut oder als schlecht herausstellen können. Das hat noch riesigen Spaß gemacht. Ja, jetzt ist Splatoon 3 rausgekommen. Das habe ich mit dem Möbelfilm gespielt. Der geht ja immer total auf bei Splatoon. Ja, und genau, das waren so die Spiele, die ich in letzter Zeit immer irgendwie am Start hatte. Rogue Aces habe ich euch auch viel von gezeigt, auch des Öfteren mal gespielt. Habe ich jetzt auch endlich durchgespielt, nachdem ich da lange dran grinden musste. Das ist auch ein relativ witziges Spiel. Das ist so ein Horizontal-Schmapp, kann man sagen, aber nicht typisch Schmapp. Man fliegt ein Flugzeug herum, muss auf sein Benzin achten und möglichst viele Gegner zerstören. Da kriegt man halt immer so eine Schleife an Aufgaben. Und dann muss man sich quasi von links nach rechts Land erobern, indem man da Flughäfen erobert und so weiter. Da war der Boy Speed mir immer hilfreich an der Seite, der das ja schon des Öfteren durchgespielt hatte. Und zumindest als ich auch angefangen habe, hat er auch nochmal eine Runde losgelegt und dann fantastische Zahlen hingelegt hat. Und ich habe wirklich dran beißen müssen, wirklich einen Run durchzuschaffen. Gefühlt ist es auch selten, dass Leute das durchspielen. Also die meisten kennen Rogue Aces, die so Indie-affin sind, aber selten hat es mal jemand durchgespielt, weil es wirklich sehr knackig wird gegen Ende. Ja, das waren so 2, 3 Spiele, die ich in den letzten Tagen gespielt habe. Flashback hatte ich auch nochmal durchgespielt. Das hat eine sehr seltsame Steuerung. Da merkte man, das ist ja so ein Port aus von alten Amiga-Spielen. Zumindest kannte ich das noch daher von früher, aus den 90ern. Das hat eine ganz seltsame Steuerung, wo man dann sich durch so Plattformen durchhangeln muss. Aber die Story ist ganz witzig gemacht. Das hat es ein bisschen für mich dann noch erträglich gemacht, das auch dann durchzuspielen. Ja. Ich habe auch Path to Nemosyne gespielt. Das ist das seltsamste Spiel, was ich so in den letzten Monaten durchgespielt habe. Da ist man ein Mädchen, geht einen Pfad entlang mit einer ganz verrückten Visualisierung. Und zwar läuft man quasi durch so einen Tunnel und dann haben die da ein bisschen mit den Perspektiven gespielt. Dann sieht man einfach alles ganz schnell an einem vorbeirauschen und muss da so lösen, während man löst man irgendwie, dass man immer rumliegt oder so und von außen hört man immer wieder einen Arzt, der mir Instruktionen gibt. Dann kann man sich dann halten oder nicht. Hatte das Spiel war visuell wirklich stark. Die Puzzle waren relativ simpel, waren nicht so fordernd und das Ende des Spiels war die absolute Katastrophe. Also das war schon enttäuschend, dass da wirklich fast nichts kam. Ja, das waren so, also ich könnte jetzt noch die ganze Zeit weiterspielen, weil ich ganz viele, viele kleine Spiele noch durchgespielt habe, aber irgendwo muss ich jetzt den Rahmen ziehen. Das waren auf jeden Fall die Spiele, die ich so in letzter Zeit gespielt habe. Genau, dann legen wir mal los. Was war denn für euch so das Spiel des Jahres, wo ihr gesagt habt, das war auf jeden Fall die Entdeckung, wo ihr richtig Spaß dran hattet? Wer fängt an? Wer will? Du. Okay, ich kann gerne anfangen. Bei mir, sehr untypisch, ich habe ja auch vorher gemeint, ich habe dieses Jahr, glaube ich, generell sehr, sehr, sehr wenig Switch gespielt, wenn dann Dinge im Multiplayer, stimmt, das wollte ich vorher noch sagen, Boomerang Fu ist halt so auch so ein All-Time-Classic im Multiplayer. Das spiele ich super gern, wenn Leute da sind, aber das wollte ich jetzt nicht erwähnen. So mein größter Fund ist halt tatsächlich ein ROM-Hack eines klassischen Spiels. Ich habe es auch im Chat bei uns schon sehr oft erwähnt. Das ist A Plumber for All Seasons. Das ist ein Super Mario World ROM-Hack. Und ja, ich glaube, ich habe noch nie so einen gut polierten ROM-Hack gesehen. Das glaube ich, wenn nicht ein paar Elemente wären, die jetzt, sage ich mal, Nintendo untypisch wären, dann würde das als astreine Super Mario World 2 durchgehen. Da die Hintergründe wunderschön sind, die sind nochmal in einer ganz anderen Qualität, sage ich mal, wie das, was Nintendo selber damals gemacht hat. Eher so fast so dieses Plastische, was Donkey Kong Country schafft. Also Super Mario World hat ja doch eher so, sage ich mal, einen recht klaren 2D-Look im Sinne von, dass es nichts oder wenig schattiert ist und alles halt eben so, ja, von vorne direkt 2D-Ansicht. Und Donkey Kong Country hat jetzt so eine gewisse Tiefe in ihren Sprites, dadurch, dass sie ja auch zum Teil eben vom Computer gerendert werden, zusammen mit den Modellen. So ist so ganz, ist es jetzt nicht bei diesen A Plumber for All Seasons, aber eben mehr in die Richtung, denn die sieht halt, sage ich mal, moderneres Pixel-Art, so wie jetzt zum Beispiel, ja, moderne Indie-Spiele das aufbauen, dass eben diese das Tileset, besser gesagt, im Hintergrund einfach eine gewisse Plastizität hat. Und das Spiel hat halt ein großes Gimmick, so im Gesamten. Das ist, wie der Name schon sagt, der Plumber for All Seasons, dass quasi es gibt 4 Welten, die 4 Jahreszeiten repräsentieren von innerhalb der Mario-Welt oder dieses ROM-Hacks, quasi eben eine Sommerwelt, eine Winterwelt, eine Frühlingswelt und eine Herbstwelt. Und alle Level folgen halt diesem Schema innerhalb der 4 Welten. Und alle diese Level haben nochmal ein eigenes Gimmick oder einen eigenen, wie sagt man, in dem Level einen, ja, eine Art, wie es funktioniert. Zum Beispiel ein Level klettert man quasi im Level nach oben und hat dann so eine typische von unten nach oben Passage. Ein anderes führt ganz neue Mechaniken ein, dass man quasi bei Super Mario World klettert man ja eigentlich nur so Pflanzen nach oben. In dem Spiel kann man quasi auch so Pflanzen oder halt so ein was auch immer es dann ist, Hecken oder sowas seitwärts entlang kraxeln, die dann sich noch bewegen. Gibt komplett neu gebaute Bosskämpfe, die tatsächlich wesentlich komplexer sind als das, was quasi Super Mario World oder auch Yoshi's Island dann gezeigt hat, die richtige Patterns haben, die man lernen muss, damit man sie kann. Das Spiel führt die sogenannten Spin-Jumps sinnvoll ein, also so, dass man sie wirklich benutzen muss, um das Spiel zu komplettieren, dass man an gewisse Areale nur mit einem Spin-Jump reinkommt. Da man ja bei Super Mario World gibt es ja manche Blöcke, wo man nicht draufspringen kann, ohne eben Leben oder Schaden zu nehmen. Außer man springt mit einem Spin-Jump raus und das macht sich das Spiel halt auch zunutze. Das Schöne an dem Spiel ist auch, dass quasi alles, was man im Spiel tut, gespeichert wird. Also die Leben werden gespeichert, was zum Beispiel im Original nicht war. Die Münzen, die man gesammelt hat, werden gespeichert. Es gibt ein Bonusareal, das man halt nur freischalten kann, wenn man in jedem Level, in jeder Welt, die 5 im originalen Yoshi-Münzen, hier sind es quasi Sternmünzen, sammelt. Ja, das Spiel hat halt irgendwie von vorne bis Ende, sage ich mal, einfach, es ist besser poliert als das Original, würde ich sogar behaupten. Gut, natürlich kann man das nicht vergleichen, weil es 30 Jahre später ist, aber für ein ROM-Hack ist das halt eine erstaunlich gute Qualität. Ich glaube, der Mensch, der daran gearbeitet hat, hat da, glaube ich, auch irgendwie 12 Jahre daran gearbeitet. Ach, allein Sprite-Erstellung, Custom Assembly Code, der halt geschrieben wurde, zum Beispiel für die Bossgegner. Gibt auch nicht den Flugumhaben, den es in Super Mario World gibt, sondern Mario hat wieder den Tanuki-Suit, den man aus Super Mario Bros. 3 kennt. Weil ja der Flugumhang ist ja ein bisschen, sage ich mal, gameplay-technisch kaputt in den normalen Leveln, da man ja einfach bei vielen Leveln einfach durchfliegen kann. Und der Tanuki-Anzug, der lässt halt einen nicht fliegen, der lässt einen hochfliegen und dann fliegt man halt wieder runter. So die Mechanik ohne das Gleiten, beziehungsweise ohne das dauerhaft Fliegen. Deswegen wurde es halt geändert, wo, glaube ich, auch eben Custom-Sprites erstellt worden sind. Es gibt ganz neue Gegnertypen, die sich natürlich eigenständig verhalten, die super schön eben auch selber gezeichnet sind. Es gibt in der Community zum Beispiel ganz viele Assets, die Leute erstellen. Es gibt halt so eine Seite, die heißt SMW Central. Da gibt es die ROM-Hacks, da gibt es Assembly-Code, den man nutzen kann, zum Beispiel für Wall-Jumps oder sowas. Es gibt eben eigene Gegner mit Assembly-Code, Boss-Gegner. Der Mensch, der nutzt halt nichts davon und hat halt quasi alles, was in seinem ROM-Hack ist, ist original. Das hat er nur für diesen ROM-Hack erstellt und sonst sich nicht bei, sage ich mal, Community-Ressourcen bedient. Und eben, ja, da halt quasi alles vom Scratch-Design mit einem, ja, mit jedem Level einem eigenen Gimmick. Und das merkt man halt, dass es gibt zum Beispiel auch sehr, sehr imposante grafische Effekte. Zum Beispiel gibt es ein Unterwasser-Level, da ist quasi so alles in, nicht schwarz-weiß, aber in so Grautönen, wo dann, ja, oder wie erklärt man das so, als wäre man quasi im Hintergrund. Und Mario wird da auch ganz geschickt gezeigt, dass man halt merkt, wo jetzt Mario ist und wo die Gegner sind. Die Kappe von ihm hat halt noch die normalen Farben, sodass man halt immer weiß, okay, man weiß, wo man selber ist und sieht anhand der Kappe, ob man jetzt ein Upgrade hat, also die zum Beispiel den Tanuki-Suit oder die Feuerblume. Und es gibt halt ganz neue Mechaniken mit Schaltern, dass du quasi so ein Halloween-Level, wo du das ganze Level halbwegs frei begehbar ist und nur durch quasi Umschalter dann Kürbisse den Weg versperren oder nicht und dann kommt quasi das Level, ja, mehr auf verschiedene Art und Weise erkunden muss, um dann am Ende ans Ziel zu kommen. Und ich war also echt schier beeindruckt, was dieser ganze ROM-Hack an neuen Spielinhalten in so ein altes Spiel reinpacken kann, ohne wirklich den Kern des Spiels so zu verändern. Und ja, ich glaube, das war mein persönliches Spiel des Jahres, dass ich halt, das mich komplett überrascht hat. Ich spiele ja gern so Super Mario World ROM-Hacks, weil Super Mario eben, ja, so eins meiner, oder nicht sogar das, der Lieblingsplattformer ist seit immer. Und für mich ist es halt dann immer schön, wenn ich quasi das Gameplay von dem Spiel quasi neu entdecken kann auf andere Art und Weisen. Es gibt halt ganz viele ROM-Hacks, die coole Sachen hinzufügen, eben wie schon vorher erwähnt. Ein Wall-Jump, der halt in Super Mario World fehlt, oder so ein Stomp, den Mario ab dem N64 beherrscht. Gibt es auch ROM-Hacks, die sowas einführen. Aber all dies sind auch sehr, sehr gut, aber keins davon kommt an die Qualität dran, die der A Plumber for All Seasons ROM-Hack quasi an den Tag legt. Das ist sogar als nette Randnotiz ein Deutscher, der das gemacht hat. Ich weiß zwar nicht, wer das ist oder ob man den sonst irgendwie kennt, aber es ist wohl ein Deutscher und der hat, glaube ich, gesagt, es sind 12 Jahre, müsste ich jetzt nochmal recherchieren, wie lange daran gearbeitet hat. Und ja, kann das nur jedem wärmstens empfehlen. Das sollte auch mit jedem Emulator funktionieren, der so gängig ist. Hast du das durchgespielt? Spaß dazu. Ja, genau. Ich habe sogar alles in dem Spiel gemacht. Also man muss nicht 100% machen. Man kann eben diese Yoshi-Münzen oder beziehungsweise Sternmünzen muss man nicht einsammeln, aber dann kommt man nicht in die Bonuswelt. Und genau, das habe ich auch alles gemacht. Ich habe wirklich nicht alles, was geht, aber fast alles. Zum Beispiel, wenn man es komplett durchspielt, kann man auch was einschalten, dass man überall in dem Spiel halt Münzen versteckt sind. Und zum Beispiel, wenn man 99 Leben bekommt in dem Spiel, was es ja das Spiel trackt tatsächlich, dann schaltet man auch noch ein Bonus-Feature frei. Das erzähle ich jetzt mal nicht für die Leute, die es vielleicht tatsächlich noch spielen wollen. Aber wenn man das Spiel komplett durchspielt, oder zumindest, Entschuldigung, den Endboss besiegt, die Bonus-Levels sind dafür nicht wichtig, schaltet man noch einen quasi Hard-Modus frei, wo man quasi gar keine Münzen mehr einsammeln darf. Aber wenn man eine Münze einsammelt, dann kriegt man eins auf den Deckel, beziehungsweise wird man halt getroffen. Und wenn man halt schon klein ist, stirbt man dann oder verliert sein Leben. Und das ist halt dann auch nochmal so ein Anreiz. Und dann merkt man auch nochmal, wie viel Hirnschmalz in diese Level geflossen sind, weil ich halt auch die Münzen sind ja oft immer bei so Mario-Spielen ein Hinweis, wo man langspringen muss, wenn man jetzt gerade nicht unbedingt den Abgrund sieht oder sonstige Sachen. Und das macht das Spiel halt auch sehr, sehr gut. Und wenn man dann noch sieht, als ich das dann mit diesem Modus, dass man die Münzen quasi als Gegner umschaltet oder halt als Hindernisse und dann nochmal spielt, dann habe ich halt auch bemerkt, wie durchdacht auch diese Münzenplatzierungen sind für den Fall eben, dass es halt nicht mehr als Bonus, sondern als was Negatives gilt. Und ja, wie gesagt, ich bin extrem überrascht oder war sehr geflasht von dem ROM-Hack da, der halt einfach sehr viel Originalität bietet und nicht einfach nur, sage ich mal, neue Level oder vielleicht neue Gegner, sondern das ganze Konzept als solches sehr gut aufgeht und einfach irgendwie nochmal ein ganz, ganz neues Spielgefühl für dieses doch schon ein bisschen ältere Spiel aufbringt. Wie lange braucht man ungefähr, um es einmal durchzuspielen? Es geht, also die Spielzeit kommt natürlich darauf an, wie gut man in Super Mario World ist. Also es ist jetzt auch, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, es gibt ja die, das kennt glaube ich auch jeder, diese Kaizo-Hacks, diese super schweren Mario World-Hacks und sowas ist es nicht. Ich glaube, jeder, der Super Mario World durchspielen kann, der kann auch das durchspielen. Und ich meine so, man braucht, ich würde so sagen, 4 bis 7 Stunden. Also das geht eigentlich, es ist tatsächlich nicht so viele Exits wie jetzt das Originalspiel. Das Originalspiel hat ja, glaube ich, 96 und das, glaube ich, hat irgendwie 48 oder so. Okay. Und ja, das geht in einem vertretbaren Zeitaufwand, kann man das gut durchspielen. Ich habe mir jetzt doch mal angeschaut und das sieht echt aus wie ein komplett neues Super Mario World. Ich habe Das Einzige, was noch halbwegs original ist, ist das Mario-Sprite selber. Ja, und der Rest ist, glaube ich, alles handgemacht von dem Modder oder ROM-Hacker oder wie man den betiteln mag. Ich glaube, es gibt auch nicht einen, ich weiß nicht mal, ob es ein Original, doch, stimmt, Koopas gibt es, also ja, Koopa Troopers, aber die sind auch quasi, haben ein neues Sprite bekommen. Mhm, die sehen nicht mehr aus wie die Originalen. Genau. Also ich glaube, es gibt keinen Gegner, der noch irgendwie aussieht wie früher. Es gibt auch kaum Gegner aus dem normalen Spiel, die da enthalten sind. Es gibt halt Blumen, es gibt Pinguine, es gibt, oh, ich habe schon wieder vergessen, zu viele Sachen, so fleischfressende Pflanzen. Und ja, genau. Ganz viel Eigenes, ganz viel Design. Das wäre das eigentlich... Ja, ich wollte fragen, also das wäre das auf der Original-Hardware sozusagen in der Form auch lauffähig? Also oder ist es meinetwegen, sprengt das irgendwelche maximalen Größen, sodass man halt nicht mehr laufen lassen könnte? Also ich habe es auf meinem Super Nintendo gespielt. Genau, also die Sache ist nur... Er hätte sein können, dass man irgendwelche Maximalgrößen überschreitet, die sozusagen im Emulator gut gehen, aber meinetwegen auf der Hardware nicht. Was das Spiel macht, tatsächlich, es gibt ganz viele Super Mario World ROM-Hacks, die funktionieren. Man kann sich ja auch selber, also es gibt ja die Flashkarten, wo ich schon öfter erwähnt habe, oder ROM-Karten nennen das auch manche Leute, die quasi den ganz normale Standard-Cartridge simulieren. Ich glaube, emulieren ist an der Stelle irgendwie falsch gesagt, wo man quasi von der SD-Karte die ROM-Datei liest und das dem Super Nintendo gibt. Und es gibt ja auch beim Super Nintendo diese Erweiterungschips. Ich glaube, der prominenteste ist ja dieser Super FX-Chips, den Star Fox zum Beispiel benutzt oder Yoshi Island, die ja quasi noch so einen Co-Prozessor im Modul haben. Und es gibt noch andere Chips und tatsächlich dieser ROM-Hack nutzt einen Erweiterungschip, diesen SA1-Chip. Bin ich mir gerade nicht sicher, in welchen Spielen der noch drin ist. Da bin ich jetzt gerade aus dem Kopf überfragt. Aber quasi der ROM-Hack aktiviert und nutzt dann diesen Chip. Aber wenn man einen zum Beispiel einen SD to SNES oder halt FX Pack Pro, haben sie umbenannt, also das ist das gleiche Teil, wegen Namensrechten, besitzt, dass quasi all diese Erweiterungschips, die der Super Nintendo in Original-Hardware oder in manchen Cartridges drin hat, inkludiert, dann kann man das auch spielen. Die meisten ROM-Hacks gehen ohne, aber da der auch tatsächlich ein paar grafische Effekte macht, zum Beispiel in der Wintersektion oder in der Winterwelt, schneit es halt auf eine Art und Weise, die halt ohne diesen Erweiterungschip nicht möglich werden, da das halt, es gibt zum Beispiel, wenn du im Hintergrund das machst, gibt schon so Super Mario World Weihnachts-ROM-Hacks, wo ich gerade ein bisschen spiele. Die haben halt einen im Hintergrund einen Schnee, der auf eine bestimmte Art und Weise niederrieselt. Das geht ohne, aber sowas wie jetzt dieses A Plumber for All Seasons macht, das ist halt ein bisschen aufwendiger von der Berechnung, dass dann quasi dieser SA1-Chip nutzt. Genau, und das sieht halt ein bisschen schöner aus und das geht halt dann nur mit quasi, wenn du entweder so eine Flashkarte hast, die den unterstützt, oder du quasi auch ein Originalspiel quasi dafür, wie sagt man das, dafür die Chips runterlötest, auf eine eigene Platine lötest und dann so ein EEPROM-Chip flasht, dann könntest du tatsächlich dieses A Plumber for All Seasons als reines Super Nintendo-Spiel auf eine Platine flashen und das dann auf dem Super Nintendo spielen. Also da gibt es tatsächlich Möglichkeiten und sprengt auch nicht den Rahmen. Das ist eigentlich, also mit anderen Worten, der nimmt letzten Endes alle Chips, die man sozusagen haben könnte. Nur einen davon, aber. Und nutzt, ja, okay, und nutzt die halt aus, okay. Genau. Ja, das ist natürlich lässig. Genau, also das ist, es gibt beim Nintendo 64 gibt ganz viele Super Mario 64 ROM-Hacks, die eben nicht auf Original-Hardware laufen. Vielleicht ist das das, auf was du hinaus wolltest, die dann eben nicht funktionieren, weil sie eben den Rahmen sprengen oder irgendwie, ja, Technologien verwenden, die die Hardware gar nicht kann. Das war auch lange auf dem Super Nintendo so ein Problem, wenn die Emulation schlecht ist, sage ich mal, wenn sie die Hardware nicht sauber repräsentiert, sondern Dinge einfach nicht exakt wie in der Hardware implementiert werden, die du dann im Emulator nutzen kannst. Und auf der originalen Hardware startet das Spiel dann oft gar nicht oder glitscht nach 2 Sekunden weg, weil es halt Dinge nicht verarbeiten kann, die der Emulator halt als normal sieht, weil er die Hardware nicht sauber implementiert. Aber genau, bei allen neueren Super Nintendo ROM-Hacks, also mir ist insgesamt kein Spiel bekannt, außer beziehungsweise ein ROM-Hack bekannt, das nicht auf Original-Hardware läuft, außer es ist sehr, sehr alt, wo eben der Super Nintendo, wo die Emulatoren auch noch nicht so gut waren. Aber so, sag ich mal, alle ROM-Hacks, die so 2010, 11, 12 oder aufwärts rausgekommen sind, sind mit der Original-Hardware kompatibel, was halt schon ziemlich cool ist. Und eben auch dieser. Genau. Ja. Ich versuche mal ein bisschen aus dem ROM-Hack-Pool rauszuspringen und erzähle jetzt einfach mal, was ich gespielt habe, was so mein Favorit war in diesem Jahr. Gespielt habe ich eine Menge, aber was mir immer irgendwie im Kopf bleibt, war Downwell. Das Spiel ist super simpel und bockschwer. Hat mir echt Spaß gemacht. Also ich habe da wirklich lange, lange dran gegrindet. Und war dann im Endeffekt echt froh, den Bossfight geschafft zu haben. Und weil das halt so eine Wand war, die man da erklimmen musste, blieb es irgendwie bei mir in meinem Gedächtnis. Und es war auf jeden Fall immer eine coole Zeit mit dem Spiel. Da konnte man auch im Tarte-Modus spielen. Und je nachdem, wie man gerade so, wie die Konzentration gerade so war, wie man gerade so drauf war, hat man da entweder eine 20-Minuten-Session gehabt oder du hast immer wieder von vorne angefangen, ein paar Sachen ausprobiert oder man hat es einfach nur gespielt, um die Kombos hochzujagen. Das ging da auch ganz gut. Das Interessante im Spiel ist halt auch, je nachdem, wie hoch dein Combo ist, da kriegst du halt Rewards für. Da kriegst du entweder Leben oder mehr Schuss, was man sich dann zusammensammeln kann. Und man kann sich nach jeder Stage so Sonderfähigkeiten geben, wo man dann zum Beispiel genauer zielen kann oder man kriegt noch mal ein extra Leben, das geht auch. Oder dass man auf die Gegner springen kann, die explodieren und dann hat das Spiel noch mal eine neue Dynamik bekommen, je nachdem, welche Items man gesammelt hat. Und wenn man kurz vorm Schluss des Spiels war, dann fiel man eigentlich nur noch. Es gab kaum Platforming mehr. Man war eigentlich nur noch am Fallen, am Ballern. Und da hat man natürlich auch unglaublich hohe Kombos gemacht, viel Geld verdient und man konnte sich durch die Kombos schon so hochleveln, dass man mit den Items, die man alle noch zusammengesammelt hatte, dermaßen gefühlt overpowered war. Aber die Stage zog auch immer wieder so richtig an, dass man es im Endeffekt dann wieder doch nicht war. Das hat immer die ganze Zeit mich bei der Stange gehalten. Ich konnte das Spiel nicht weglegen, obwohl das wirklich super simpel ist. Ich glaube, das Spiel hat nur 3 Farben, die dargestellt werden. Und ist oft auch nur für 1-2 Euro zu bekommen. Ich glaube, ich habe da bestimmt 40 Stunden dran gesessen oder 50. Ich hoffe, du hast den Flipgrip, den ich dir vermacht habe, dafür auch schön benutzt. Dafür ist es ja auch super, ne? Ja, klar. Flipgrip war auf jeden Fall direkt im Einsatz. Der Möwe, der hat es mal bei mir in meinem Backlog gesehen. Und peinlicherweise war das aber noch auf meinem Pile of Shame. Ich habe es mir nur mal geholt, weil es witzig aussah. Weil es halt super günstig war und verstaubt es dort. Dann meinte er, Mann, guck dir das mal an, das macht richtig Spaß. Er ist irgendwann ausgestiegen, weil das dann zu hart war. Und ich bin darin voll aufgegangen. Dann habe ich den auch noch einen Flipgrip da gelassen. Ja, spiel das auf jeden Fall noch nach. Damit man so diese andere Perspektive drauf hat und so. Und klar, ich habe ja hier meinen drehbaren Monitor, womit man dann quasi auch immer schön im Tato-Modus spielen kann. Und ansonsten ging es dann mit dem Flipgrip weiter. Wobei man sich dann mal irgendwie umstellen muss. Also ich habe eigentlich nur mit Arcade-Stick gespielt. Und deswegen eher in der Dockingstation als im Handheld-Modus. Ich finde das echt bemerkenswert. Bei dir ist das immer so, du frisst dich immer in die Spiele rein, die bockschwer sind, aber interessanterweise gar nicht so die Community meistens haben von Leuten, die wirklich bereit sind, solche schweren Spiele dann durchzuspielen. Ne? Also zum Beispiel... Tatsächlich. Ja, das ist ja ein... Tatsächlich war das auch ein Problem, weil ich einfach nicht wusste, wie ich den Bossfight fertig kriege. Und dann habe ich mal auf YouTube geschaut und da gab es irgendwie auch nur ein, zwei Videos von Leuten, die das mal überhaupt so weit kamen. Und da war wieder das Gleiche, wenn ich Leute gefragt habe, ja, ich habe das Spiel mal gespielt, ja, ich war nur bis zum zweiten Level. Wie, es gibt da einen Bossfight? Die wussten das nicht einmal, dass sowas existiert. Und dann bin ich da auch noch mal ins Gespräch gekommen, aber was die Leute dann halt immer nur sagen, es geht gut, ne? Üben und Hat im Endeffekt auch funktioniert. Du hattest wahrscheinlich auch einen richtig harten Doodle-Jump-Highscore damals, ne? Geht so. Doodle-Jump habe ich wenig gespielt. Ist auch andersrum. Icy Tower habe ich viel gespielt, das ist wahr. Boah, Icy Tower, ne, wenn die das porten würden. In der Schule. Das würde so krass verkaufen. Ich glaube auch. Ja, Icy Tower war viel, aber da springt man ja hoch. Runterfallen hat mir mehr Spaß gemacht. Also so von der Dynamik, von diesem Gameplay her, war das schon anders als Icy Tower oder so, weil man einmal halt immer runterfällt und man konnte mit den Schüssen sich ein bisschen auf einer Ebene halten. Und damit konnte man ein bisschen mit dem Timing spielen auch. Dass man mal einfach leer einfach irgendwo hingeschossen hat, damit man keine Plattform berührt, damit man ein Combo höher ziehen kann. Das hatte da schon mehr Gameplay drin als Icy Tower. Ja, ist witzig. Aber da könntest du ja dann auch deinen Monitor drehen. Dann wird es bei Icy Tower auch abwärts gehen. Ja. Aber Australien-mäßig, alles kopfüber. Ja. Aber es ist witzig, ich habe mal als Super Mario Maker für die Switch neu rausgekommen ist, habe ich ein paar Level gebaut und ich habe auch ein Level gebaut, was explizit diese Mechanik bedient, dass man runtergeschmissen wird und quasi im Fall Gegner, also Dingen ausweichen muss. Tatsächlich. Ja. Das finde ich eigentlich tatsächlich eine interessante Mechanik. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Ich so oft, glaube ich, in Spielen. Ja, das ist das, was mich dann auch immer reizt. Ne? Wenn da irgendwie was ganz Neues hast, was man so noch nicht gesehen hatte, dann bleibt das erstmal an meinen Fingern kleben. Egal wie gut oder schlecht ich das finde. Aber ja. Downwell fand ich wirklich grandios. Also für das Geld, das ist. Was kostet das? 2 Euro? Ja, genau. Es ist aber gefühlt das 10-fache wert. Also das hat vom Spielspaß zumindest her. Ne? Also es sieht super simpel aus, aber es macht so viel Spaß. Ich habe letztens noch hier, wo ich zu Weihnachten unterwegs bin, noch einen 14-jährigen Jungen versucht davon zu überzeugen, aber keine Chance. Aber wir sehen die zwei Pixel und denken sich, das ist aber auch so langweilig aus. Es sind Spiele, die 1 bis 2 Euro kosten, die bockschwer sind, die keiner durchgespielt hat. Und ja, genau, da quälst du dich dann durch. Ne? Also das Spiel, genau, dann Rogue Aces passt auch in das Pattern, genauso wie Mutant Mavs. Alles Spiele, die normalerweise Leute kaufen und in 10 Minuten spielen und du steckst dann 30 Stunden rein. Das war Mutant Mavs hat auch echt von mir. Ja, was der Videos hochladen. Hast du eigentlich eine Aufnahme von dem, wie du den Bossgegner besiegt hast? Ich glaube schon, gell? Ich habe eine komplette Aufnahme, wie ich alles besiegt habe. Das habe ich dann einfach in meine Hall of Game-Beschreibung mit reingeschummelt. Ganz doch mal super, Boss. Mega gut. Ja. Du könntest bestimmt 10 oder 15 Aufrufe bei YouTube oder so generieren, wenn du hochladen. Ja, direkt ja. Die zwei anderen Verrückten, die das auch mal versuchen noch. Genau. Ja, aber es ist echt ein Spiel, was die meisten Leute mal kurz anfangen und nicht zu Ende bringen. Ja, das ja ging auch. Mir auch so. Ich mochte das Spiel auch sau gerne, weil ich das Spielprinzip mega mochte, aber irgendwann war halt bei mir so dieses Klassische, das glaube ich auch jeder kennt, wo man halt dann eine längere Zeit nicht spielt und dann fasst man es nie wieder an. Das ist bei mir dann eingetreten, weil ich mochte das auch. Aber ich war auch echt zu schlecht eine Zeit lang. Ich bin nicht besser geworden, sondern irgendwie war das auch so eine Stagnation. Und dann habe ich es irgendwann ein paar Tage liegen gelassen. Und aus ein paar Tagen wurde dann klassisch wie immer, für immer. Ja, das ist dann bei mir so, dass ich solche Spiele halt extrem intensiv spiele. Und dann legt man sich halt nachts ins Bett, macht die Augen zu und dann sieht man halt Downwell wieder. Ne? Und deswegen blieb es bei mir immer präsent im Kopf und musste es am nächsten Tag weiterspielen. Ich war wie infiziert davon. Ich konnte es nicht weglegen. Der bekannte Downwell-Effekt. Genau. Ja. So, dann würde ich vielleicht einmal weitermachen. Was ich dieses Jahr am meisten gespielt habe, beziehungsweise ich habe es ja so verstanden, dass wir eigentlich eine Art Game of the Year jetzt machen und deshalb hatte ich bei mir geschaut, weil ich ja sowieso alles nur auf der Switch spiele und nur digital, habe ich einfach mal meine Mails gefiltert nach dem typischen String hier, ihr Einkauf im Nintendo eShop und habe dann mal geschaut, was habe ich dieses Jahr überhaupt gekauft und was habe ich davon überhaupt gespielt und dann auch durchgespielt. Ja, und ganz kurz und knapp kam da bei mir auf jeden Fall raus, Game of the Year für mich, ganz klar, waren halt einmal Windjammers 2, das kam ja Anfang des Jahres, habe ich ja auch schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen und ist für mich weiterhin ein sehr cooles Spiel, was ich super gern immer noch weiterhin spiele. Und ich würde mir wünschen, dass dafür noch ein bisschen Content kommt, aber irgendwie, wann immer ich mal recherchiert hatte, das Spiel anscheinend weder besonders gut verkauft, und in der Community wird es ja auch leider nicht so gut angenommen. Vor allen Dingen, weil der Online-Modus wohl nicht gut genug ist für die meisten, die so ein Spiel halt gerne einfach online-competitive spielen würden. Ja, finde ich sehr schade, weil ich finde, wenn man dann das so mit jemandem spielt, ist das ein super Spiel. Ja, ich hätte das auch. Die Leute, die Windjammers 1 gespielt haben, wie nehmen die das an, Mau? Ja, die sind halt, also halt die haben halt die erwartet, Core-Community. Ja, das ist genau das Problem. In den Windjammers Discord sind halt ganz viele Leute, die Windjammers 1 auf Fightcade früher gespielt haben oder auf Fightcade 2 jetzt. Und die haben halt eigentlich an Windjammers 2 keine Erwartung gehabt, außer dass das wie Windjammers 1 ist und das halt einen perfekt implementierten Online-Modus mit Rollback-Netcode hat, der funktioniert. Und Crossplay und vor allen Dingen eine Queue, dass man halt auf Play Rank Match drücken kann und sofort Gegner findet. Und das ist eigentlich das Einzige, wo das Spiel meiner Meinung nach komplett versagt hat, wenn es alle anderen Dinge meiner Meinung nach besser gemacht hat. Aber die Windjammers Community da im Discord, die sieht das überhaupt gar nicht. Also für die, der RNGesus zum Beispiel, der sieht das ja auch ganz genauso. Der meint auch, Windjammers 2 ist schlechter als 1. Alle neuen Mechaniken sind Schwachsinn. Und ja, alles, was der will, ist halt Windjammers 1 mit einem Crossplay und perfekten Rollback-Netcode online. Ja, ist der Netcode dann schlecht oder ist es nur das Drumherum, was nicht so optimal ist? Der Netcode ist nicht besonders gut. Man merkt halt den Unterschied zu offline schon, finde ich persönlich. Ja, man hat nicht genügend Leute, die spielen. Es hat halt kein Crossplay. Und dementsprechend kann man auch nicht einfach Ranked spielen. Und wenn man halt Ranked gegen irgendjemanden spielt, der in der Türkei ist oder so, ne, dann hat man halt ganz schlechte Verbindungen. Ach, das war nicht gut. Okay, aber das ist kein Rollback-Netcode, oder? Weil .emo macht doch eigentlich immer diese ganzen Emos und andere Sachen haben sie doch mit Rollback-Netcode gemacht. Oder habe ich das falsch im Kopf? Er hat Rollback-Netcode auch. Ja, die haben das auf jeden Fall okay. So probiert, dass das Rollback-Netcode hat. Aber das ist, aber ist halt qualitativ nicht auf dem Niveau. Ja, dieses ganze Rollback-Netcode-Thema, ich habe das Gefühl, das Problem an der Sache ist, dass auch Leute heutzutage einfach oder Entwickler einfach sagen, ja, das ist Rollback-Netcode, das ist jetzt einfach so und keiner kann so richtig genau was dafür oder dagegen sagen, weil es gar nicht so genau definiert ist oder keiner wirklich dann hinter der Haube nachschaut, ist es wirklich so oder ist es nicht so. Ja. Aber in der Theorie hat es das, aber es ist einfach nicht so gut. Es ist schade eigentlich. Sowas finde ich immer echt richtig schade, wenn ein Spiel eigentlich so gut ist. Ja. Und da die Leute halt hauptsächlich nur noch online spielen, das ist dann halt an sowas auch mein Herz dann einfach drauf, wo ich stirbt. Das gesehen habe. In dem Discord, ich habe das ja alles beobachtet die ganze Zeit. Ich habe ja versucht, mich mit den Franzosen zu vernetzen. Ich wollte ja, dass wir mit den Franzosen uns treffen, weil die haben halt auch wie wir eine richtig gute Windjammers Community. Und ich wollte mit den Team-Battles machen und alles, aber es war halt mitten während Corona und Die Leute haben einfach nur erwartet, ja, es ist Corona, ich will jetzt mein Online-Grind-Spiel spielen und das war es halt einfach nicht. Und dann haben halt die Leute so hart das Spiel getrasht, dass die Entwickler überhaupt nicht mehr in dem Discord auf irgendwas geantwortet haben. Die haben einfach auf Durchzug geschaltet. Ja, das hat dann die Community dann wiederum als extrem negativ aufgenommen. Die haben sich richtig, ja, da gab es Leute, die haben da so rumgehatet in diesem Discord, dass die halt eine Frechheit, dass die dieses Spiel nicht patchen würden und es ist online ja überhaupt nicht spielbar und bla bla bla. Ja, und das hat, glaube ich, dann dazu geführt, dass die dann auch wahrscheinlich die Leidenschaft an dem Projekt verloren haben, weil, ja, das ist jetzt auch wieder ein guter Übergang. Die steckten ja dann auch mit, zumindest in dem Shredder's Revenge Teenage Mutant Ninja Turtles Spiel. Und das ist nämlich auch mein zweites Game of the Year, lustigerweise. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen, eben erst das tolle Turtles, neue Turtles-Spiel. Finde ich auch absolut klasse. Also beide Game of the Year-Spiele für mich sind eigentlich mitunter von Dotemu. Zumindest hat Dotemu daran mitgearbeitet an bei beiden. Ja, bei Windjammers 2 muss ich so aus meiner Brille sagen, der jetzt da nicht irgendwie diesen Ansatz hat, dass ich da jetzt irgendwie was Hochprofessionelles erwarte, habe wirklich ganz oft Spaß einfach mit dem Online-Mode gehabt und ich kam damit ehrlich gesagt gut zurecht. Also ich habe da selten Ruckler gehabt. Also ich habe mit verschiedensten Leuten bisher online gespielt, habe jetzt meine Switch auch verkabelt, also ich spiele nicht über Wi-Fi. Und es lief eigentlich auch ganz gut. Mit dem Kirby habe ich, glaube ich, auch mal zusammen gespielt, oder? Aber du hast nicht Ranked gespielt, glaube ich, ne? Ich hab beide Online-Modi ausprobiert. Also ich habe mit dir gespielt, da waren wir quasi von Essen nach Köln, beide am Kabel. Das war in Ordnung. Man hat es gemerkt, dass es anders ist als offline, aber das war völlig in Ordnung. Ich habe auch zu Release irgendwie ein paar Online-Matches einfach so gespielt und das war halt so Hit and Miss. Manche waren okay, manche waren furchtbar. Aber da war es auch so, dass ich sagen muss, sozusagen, das ist auch so ein Spiel, da interessiert es mich, glaube ich, überhaupt nicht, gegen Randoms zu spielen. Also gegen irgendwelche Leute, das mir, glaube ich, mit dir dann quasi über Discord, das war lustig sozusagen, weil wir uns auch auf dem Voice hatten, aber aber das Spiel lebt echt eigentlich davon, dass man nebeneinander hockt. Also das kann man als Metadon kann man sich's mal online geben, aber irgendwie ist das ist ein Offline-Game durch und durch, finde ich. Ja, sehe ich auch so. Aber dann kann das auch in gewissen Augen als Designfehler gesehen werden, wenn man halt da keine Motivation drin findet, das gegen Fremde zu spielen online. Ja, kommt darauf an, was man möchte. Es ist halt die Frage sozusagen, ob das dann eher so eine Art Problem ist quasi im Marketing, dass man es überhaupt irgendwie groß dafür irgendwie zurecht macht. Aber ja, das sprengt jetzt auch den Rahmen. Aber ja, kann man so sehen. Ja. Ich fand es halt ganz witzig, dass das, was Moritz gerade gesagt hat, dass eben im Discord dann quasi diese Diehard Windjammers 1 Fans und um es kurz einzuschieben, sozusagen ist Windjammers 2 ist auch mein Spiel des Jahres, glaube ich. Ich finde das ganz lustig, weil es gibt ja dieses Video von Dotemu und klar, das ist natürlich ein Promo-Video, wo die nochmal zeigen, wie die an Windjammers gearbeitet haben, an Windjammers 1 und an Windjammers 2 und wie die das Spiel aufgebohrt haben und wie viel Leidenschaft die da reingesteckt haben. Und wahrscheinlich habt ihr das eh alle gesehen, ansonsten kann man es auf dem Dotemu YouTube-Channel mal gucken. Und ich finde es irgendwie witzig, dass da quasi so zwei Liebhaber-Dinge so aufeinander prallen. Auf der einen Seite hat man diese Leute, die dann so totale Windjammers 1-Puristen sind und irgendwie mit so einem komischen Community-Besitz exzentrischen Stolz da rangehen. Und dann hat man einen Entwickler, der das Spiel wirklich in seiner Tiefe durchdrungen hat und wirklich verstanden hat, was das ausmacht. Und so viel Zeit und Mühe da reingesteckt hat und so ein Spiel da raushaut, was wirklich, wirklich interessante neue Ideen auch da reinbringt. Also es gab die, ich glaube, die Mechanik, die neue, die am meisten kontrovers aufgenommen wurde, ist, glaube ich, die Sprungmechanik. Kann man vielleicht auch ein bisschen drüber streiten. Ich fand immer, dass die im richtigen Moment durchaus ziemlich für Hype sorgen konnte. Und Die Direct Return Mechanik zum Beispiel, ich finde, da gibt es nichts dran zu rütteln, die ist großartig. Ja. Snapshot, ja, total super. Und genau, und auch das Design ist schön, dass sie sich wieder da getraut haben, irgendwie ein bisschen wegzurücken von dem klassischen Retro-Style, dass das irgendwie eine neue, ein bisschen neuen Twist hat. Also ich glaube, mir fällt es immer ein bisschen schwer, irgendwie nachzuvollziehen, mit welcher Arroganz von manchen Communities auf Dinge reagiert wird. Ja, für mich ist das auch wirklich mal wieder leider ein Armutszeugnis dafür, wie schlimm competitive Communities geworden sind oder vielleicht auch schon immer waren. Es ist halt super traurig einfach. Wie du schon sagst, du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Da geht jemand hin und tut halt wirklich das absolut, die haben das Game reverse engineert, alles auseinandergenommen, um das halt wirklich genauso erstmal wieder herzustellen, wie es war, und dann mit ganz viel Überlegung und Feingefühl Mechaniken einzuführen. Und meiner Meinung nach sind die auch super gut, die Mechaniken. Und es reicht trotzdem nicht. Ne? Das ist alles längst nicht gut genug, dass das irgendeiner auch nur ansatzweise appreciaten kann, weil das einzig Wichtige ist halt hier meine Online-Penispunkte und ich fühle mich betrogen, wenn es online nicht perfekt läuft und ich dann deswegen verliere. Das ist furchtbar für mich. Also es geht ja auch, was ich da so schlimm daran finde, ist, finde ich aber auch die Art und Weise, wie die Leute damit dann umgehen. Das ist halt dann immer so ein richtig respektlos. Ja. Das kenne ich ja auch ein paar Spielen oder halt von Fighting Games. Das ist ja auch die Community Art ist ja sehr ähnlich und vielleicht auch diverse Schnittpunkte. Mhm. Habe ich halt auch mitbekommen. Da gab es ja diesen Guilty Gear X-Art Rollback Patch und dann als die da weggenommen wurden, da haben die den Entwicklern teilweise den Tod gewünscht. Wo ich mir denke, so, das sind halt irgendwie, hat halt auch Ausmaße angenommen. Wo ich jetzt sage, das sind halt irgendwie, ja, ist halt einfach ein extrem toxisches Verhalten dieser Core-Spieler oder halt, keine Ahnung, Internet-Menschen, die halt irgendwie, ja, da geschützt in ihrem Zimmerlein irgendwelche extrem respektlosen Nachrichten verfassen, wo sie ja wahrscheinlich selber in dem Moment nicht mal realisieren, was damit die auslösen, weil wahrscheinlich, wie du schon sagtest, haben die vielleicht auch ein bisschen das Spiel oder dessen Weiterentwicklung halt auch ein bisschen kaputt gemacht durch das, wie die Community sich da verhalten hat. Und das finde ich halt ganz, ganz, ganz schlecht. Ja, man merkt ja total, dass es ein Passion-Project war von .emu auf jeden Fall. Und die haben halt total verstanden eben, dass das Wichtige bei Windjammers eben ist, wie sich das Spiel anfühlt. Und das haben sie komplett in den Mittelpunkt gestellt. Und nicht eben sozusagen, die haben halt nicht wie oft dann so Sequels von so 20, 30 Jahre alten Spielen sind, im Sinne von, dass man ein Spiel macht, was quasi die was das dann aussieht wie das alte Spiel oder so auf den ersten Blick irgendwie mit den Eckdaten irgendwie hausieren geht, sondern sozusagen das ist ein Spiel, das traut sich ein neues Design auf der Optik sozusagen, aber es fühlt sich halt wirklich direkt an wie Windjammers. Und das finde ich schon, also die haben halt total verstanden, was sie da tun. Und haben echt abgeliefert. Klar, als Kritikpunkt kann man schon sehen, dass man heutzutage online halt irgendwie schon gewissermaßen priorisieren muss. Aber ja, ich meine, das ist das, was ich auch meinte. Vielleicht hätten die das auch, wenn sie nicht so extrem niedergemacht worden wären, auch gesagt, okay, da kann man noch dran arbeiten, die Leute finden das gut, es gibt halt noch Verbesserungswünsche, aber wenn man dann halt nur so ein extrem negatives Feedback bekommt, dann verliert man halt auch die Lust daran, irgendwie was für diese Leute zu machen. Auch wenn das vielleicht die Leute sind, die das Geld dann eingebracht haben oder vielleicht auch nicht, weil es einfach nicht so gut sich verkauft hat, aber ja, das ist halt immer schade. Das ist halt irgendwie so ein allgemeines Problem, irgendwie, wie du mal auch angesprochen hast von so modernen Online-Communities, dass sie halt viele Sachen gar nicht mehr wertschätzen, wie du sagst, dass das Spiel halt an sich was Reines. Ich habe es auch gespielt, aber nur ganz wenig leider, weil mein Mitbewohner nicht so mega Bock hatte, weil er viel schlechter war als ich. Und dann hat es bei ihm nicht so gezündet, dass er da so angefixt wurde. Aber ich habe das schon auch als positiv erachtetes Spiel, aber so richtig in die Tiefe bin ich leider damit nicht gegangen. Ich habe so ein paar Dinge ausprobiert, aber die ganzen neuen Mechaniken müssten wir mal irgendwann im Treff spielen, weil das eigentlich schon auch Bock hätte. Das ist ein zeitloses Spiel, das kannst du bei uns im Treff immer, findest du jemanden, der es spielt. Das probieren Leute jetzt erst ein Jahr später aus und sind da angefixt von und haben da mega Bock drauf. Also das war nämlich genau meine Erfahrung. Das wollte ich auch noch sagen, das, also um mal das von dem Negativen nochmal wegzukommen. Also diese, das war nämlich meine Erfahrung, deswegen hatte ich es mir auch als Spiel des Jahres überlegt. Ich habe es nämlich in unterschiedlichsten Situationen immer wieder mal gespielt. Ist gar nicht so, dass ich das dauernd gespielt habe. Aber ich habe es zum Beispiel auf der Arbeit mal ausgepackt und hatte dann auch so eine klassische Switch-Erfahrung, dass man wirklich mit zwei Joy-Cons das gespielt hat. Und Kollegen, die gar nicht Videospielen, waren sofort drin. Ich habe dann teilweise auch gar nicht mitgespielt und habe nur gesehen, wie die das gespielt haben und total viel Spaß damit hatten. Ja. Genau, ich habe es mit einem Kumpel gespielt, der hat 5 Minuten gebraucht, um diese Dodge-Mechanik zu raffen. Und dann hatte der direkt voll viel Spaß, hat sich's direkt gekauft. Also es ist ein Spiel, was Leute relativ zügig abholt. Einfach, es ist so wie Mo gerade gesagt hat, das ist zeitlos. Das ist easy to learn, hard to master. So ein bisschen wie Boomerang Fu. Man versteht das Spiel sehr schnell in Grundzügen und dann kann man halt merken, wie viel Tiefe es eigentlich hat und wie viel man nun noch rausholen kann. Dann bekommt man den Teleporter. Ja. Dann fängt es an, tricky zu werden. Für Boomerang Fu, ja. Kann man ja auch ganz gut ohne Items spielen oder den ausschalten, aber genau. Aber bei Ding ist ja, Windjammer ist ja doch ein bisschen kompetitiver, sag ich mal, oder halt eben dadurch das 1 gegen 1 doch nochmal anders. Aber es gibt, die haben nicht irgendwie neue Modi eingeführt, dass man irgendwie 2 gegen 2 spielen kann. Nee, gell, das gibt es dann nicht. Das ist immer noch ein klassisches 1 gewesen. Das hätten die so geil als DLC vielleicht noch reinbringen können oder so. Das wäre vielleicht so Möglichkeiten gewesen, mehr Stages, noch ein paar Game-Modi. Aber die haben, glaube ich, einfach gesehen, nee, das Spiel kommt nicht gut an, also lassen wir es. Da fällt mir ein, ich habe mit dem Möwe Sky Racket gespielt. Das ist quasi auch so Pong-like wie Windjammers. Da spielt man irgendwie 2 Charaktere, die halt so Federballschläger haben. Und da muss man die Bälle immer, die Schüsse, die die Gegner abgeben, zurückschlagen auf den Gegner. Also man kann selber nicht schießen, man kann nur Schüsse reflektieren in dem Spiel. Und das ist auch super witzig. Das kann ich auch jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Und da hat man teilweise auch Bossfights und da muss man da auch ein bisschen an Witcher was denken, nur kann man das dann halt zu zweit spielen. Man merkt dann aber auch, das ist schon, wenn man dann zu zweit spielt, ein bisschen anders. Ich wüsste nicht, ja vielleicht, wenn man bei Windjammers längere Maps hätte, wo man sich vorne und hinten hinstellen kann. Aber ob das dann noch Sinn ergibt, ich weiß es nicht. Könnte schwierig werden. Ja, das ganze Feld müsste auf jeden Fall riesig sein. Man muss die Scheibe ja irgendwie durchkriegen. Ne? Oder man hätte auch einen Teammodus so machen können, dass nach jedem Punkt gewechselt wird. Das wäre auch Hype gewesen, weißt du? Ah, das ist ja cool. Mit so einem Tech-Team-Abklatsch. Genau, boah, jetzt kriegst du geile Ideen. Oder wie bei Tischtennis, da räumst du ja auch die Platte immer, weil du immer abwechselnd schlägst. Und wenn du halt einen Schuss gemacht hast, dasht dann dein Charakter raus, und der andere dasht ganz schnell rein, weißt du? Ja. Oder damals haben wir, wie haben wir es immer genannt? Rundkreis. Wenn man an der Tischtennisplatte war, das wäre geil, wenn du dich noch parallel rumbewegen musst, dann beim Dash. Genau. Das wäre voll witzig. Das gäbe so geile Ideen, gäbe es da. Ja, das ist auch echt schade. Also ich finde auch, das Spiel kriegt viel zu wenig Liebe. Das macht unfassbar Spaß. Auch die neuen Mechaniken. Ich habe ja direkt zu Release, bin ich ja zu euch zum Core-Gamer-Treff und habe das direkt da gespielt. Und da hat man ja sofort intensiv alle Mechaniken gelernt und auch mit allen zusammen ausprobiert. Und da kann man ja zum Beispiel gerade bei dieser Springmechanik gut Sachen auch verzögern, wo ich auch oft Punkte für gekriegt habe. Das war echt cool. Wenn man die ganze Zeit so spielt, dass man sofort die Bälle zurückgibt, auch vielleicht direkt wieder zurückschlägt und dann auf einmal einbaut, dass man nach dem Springen nichts macht, dann dasht der Gegner einfach irgendwo hin, man kriegt schnell einen Punkt. Also ich finde, man kann da viel mit herumspielen, viel miteinander kombinieren. Was auch immer gut geht, ist genau die Scheibe sofort zurück zu reflektieren oder mit den Ellenbogen einfach nur zurückzuschlagen. Das hat bei mir auch schon oft funktioniert. Gerade wenn die Scheibe zum Beispiel hochgeflogen ist und dann irgendwie in der Nähe des Netzes ist, kann man die einfach nur mit den Ellenbogen mal kurz rüberlegen. Genau. Dass sie auch an sowas gedacht haben, was ja wirklich sehr selten vorkommt, das ist einfach nur witzig gemacht. Witcher 2 wollte ich auf jeden Fall auch noch erwähnt haben heute, weil ist am Anfang des Jahres rausgekommen. Ich habe es geholt, habe gedacht, ich spiele es noch viel öfter, habe riesig Bock drauf, aber finde halt selten Leute, die das halt spielen wollen. Offline ist ja mittlerweile schwierig, aus Berlin heraus. Sonst hätte man ja zum Treff fahren können. Ja, und online finde ich hier und da mal Matches, aber eher relativ selten. Man kann auch mal probieren. Ja, gerne. Also ich bin auch immer gerne dabei. Woran ich vorhin auch noch gedacht habe, welches Spiel rausgekommen ist, was der Locker auch so gerne mochte, war Wept. Erzähl du mal was darüber, Locker. Ist das vielleicht dein Jahresspiel gewesen oder siehst du ja dann anderen als Nein, also das war ein cooles Spiel, aber ist nicht mein Spiel des Jahres. In Wept spielt man eine Spinne und kann halt richtige Netze bauen und muss da halt das ist gar nicht mehr Käfer? Was fängt man da? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall muss man am Ende diese Amsel oder Krähe oder was ist es besiegen. Ja, es hat auf jeden Fall so eine witzige Spielmechanik gehabt, ne? Wo man sich dann. Ja, das war schon cool, aber mein Spiel des Jahres ist eher Full Metal Furies. Oh ja, das macht auch echt Bock. Das ist ein echt cooles Action-RPG und ich muss mich immer zurückhalten, das alleine zu spielen, weil wir das ja online zusammen begonnen haben und die Story einfach auch mega witzig ist. Ja. Ne, die vier Mädels, die da die Titanen besiegen müssen und ich glaube, wir haben den Endboss auch immer noch nicht besiegt. Nee, es ist auch super grindy, das Spiel. Das macht es dann für mich auch total sympathisch. Und ich habe auch immer das Glück, dass ich dann halt mit Leuten spiele, die sich auch drauf einlassen. Die sagen, okay, wir grinden uns jetzt da durch und wir machen jetzt auch mal den Bossfight 20 Mal hintereinander. Da muss man auch erst die richtigen Leute finden. Aber ja, da hatten wir auch ganz viel Spaß mit dem Spiel. Das stimmt, das machen wir auch. Ja, wahrscheinlich hätte ich das auch irgendwie schon durch, aber ich musste mich immer zurückhalten, wenn ich mal nicht wusste, was spiele ich. Und dann habe ich Full Metal Furies gesehen, aber nein, das müssen wir online zu zweit spielen. Ganz ja Deutsch. Oder mal auch mit mehreren Leuten haben wir es ja auch gespielt, ne? Ja, zu viert haben wir es auch mal gespielt, genau. Und da ist der Online-Modus. Ein Twin-Stick-Shooter, oder? Ist ein Twin-Stick-Shooter, ja. Also je nachdem, welchen Charakter hat, kann man shooten oder auch nicht. Kann man Schaltschützen spielen, Mechanikerin, geile Frauen. Ja, macht mega viel Spaß. Und das läuft auch richtig gut online, muss ich sagen. Da hatte ich noch nie Probleme. Das finde ich aber auch immer cool, wenn Spiele, die du im Koop spielen kannst, auch online Koop machen. Das hat mich lange jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, dabei mochte ich das so gern. Auch ein Twin-Stick-Shooter mit dieser Familie in dem Haus, die dann gegen die Verderbnis kämpfen. Children of Mortar. Ja, genau. Das hat ja lange keinen Online-Koop, was ein bisschen schade war. Das hat jetzt ein Online-Koop? Das haben die jetzt, glaube ich, nachgepatcht. Ich weiß nicht, ob sie es für Switch auch nachgepatcht haben, aber ich glaube für PC irgendwie vor ein paar Monaten. Also wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Aha. Nicht für die Switch. Okay, schade. Oh, schade. Ich bin mir unsicher, ob sie es noch machen wollen, aber derzeit gibt es nicht für die Switch. Ja, erst, glaube ich, gerade nur auf Steam. Vielleicht machen sie es mal. Vielleicht kommt es ja noch. Ja, und natürlich Shredder's Revenge ist auch mit weit vorne dabei. Yeah. Haben wir schon einiges drüber gehört gerade. Warsweet, was sind denn deine Favoriten? Ich habe auch eine Weile drüber nachgedacht und ich habe dieses Jahr 17 Spiele gespielt und zwei davon stechen für mich so ein bisschen raus. Eins ist Horn Alt und eins war vergleichsweise neu. Das Horn Alte war Super Meat Boy. Okay. Und damit habe ich angefangen und das Erlebnis für mich, das Beeindruckende da war, dass ich angefangen habe zu spielen, weil das ja so ein so als so ein Klassiker gilt. Und ich bin ewig nicht so richtig mit der Steuerung von dem Meat Boy klargekommen. Ich fand den irgendwie schwer zu steuern. Der ist überall lang geschlittert und knackig fand ich das überhaupt nicht. Und dann bin ich irgendwann ins letzte Level gekommen und gesagt, okay, ich quäl mich da jetzt durch. Und in dem letzten Level hat es Klick gemacht und dann bin ich voll auf das Spiel eingegangen und habe mit es gibt in dem Spiel zwei Welten, eine helle Welt und eine dunkle Welt, und dann habe ich erstmal die helle Welt komplett durchgespielt und habe da alle Bandagen gefunden und habe, wenn man da so Bandagen findet, sind halt dann schaltet man die entsprechenden Level in der Dunkelwelt frei, die nochmal eine schwierigere Variante des jeweiligen Levels aus der hellen Welt darstellt, und habe davon vielleicht auch so 75% oder so gespielt. Und auch da kann man nochmal irgendwelche Bandagen finden. Und da war ich wirklich baff, dass ich quasi das gesamte, ich sag mal, normale Spiel gebraucht habe, um zu begreifen, wie das Spiel funktioniert. Und ab dann war ich sozusagen Fan und bin es eigentlich auch immer noch. Also das ist eine ganz skurrile Entwicklung. Ja? Normalerweise sagt man sich ja nach 2-3 Levels, okay, ich hab's verstanden oder halt auch nicht. Aber dass ich praktisch 6 oder 7 Welten durchspielen muss, bis ich endlich begriffen habe, worin der Witz dieses Spiels besteht und wie man den Typen steuern muss, das kommt, glaube ich, nicht so oft vor. So, also das wäre dieses alte Spiel und das vergleichsweise oder eine aktuelle Frage Spiel. Habe ich zu Boy noch. Hast du da mal diesen Race-Mode ausprobiert? Ja. Da gibt es wohl irgendwie so einen Split-Screen-Mode. Kann gegeneinander spielen. Wo nur geschaut wird. Bitte? Das sagt mir ja nicht mehr echt zu sein. Also habe ich nicht ausprobiert. Ich wüsste nicht, ob ich das wird. Ah ja, okay. Habe ich ja nicht mitgekriegt, dass sowas eingebaut sein sollte. Wenn du in Bayern bist. Ich hätte jetzt hier auch keinen, mit dem ich das spielen könnte. Wenn du in Bayern bist, Hans, dann müssen wir das mal spielen, wenn du das magst. Gerne. Aber ich habe da auch noch nicht wahrscheinlich die Physik des Spiels. Ach so, stimmt. Ah, du hast es noch gar nicht wirklich gespielt, ne? Nee. Oder? Nee, noch nicht gespielt. Ja, ich finde, wenn man Mutant Mats mag, dann mag man auch Super Meat Boy. Da wirst du sofort gut finden. Mag ich. Aber du weißt ja, das ist mir zu fake. Zu populär. Zu populär. Ja, das kann ich da nicht spielen. Ich mag ja nur die absoluten Nischenspiele, ne? Sonst gelte ich ja nicht für als etwas Besonderes. Genau. So, und dazu? Also Meat Boy ist immer so. Ja? Hast du die anderen Charakter mal ernsthaft gespielt, die du dann mit den Bandagen freispielst? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ein paar verwendet, um irgendwelche Bandagen mir zu erspielen, die irgendwie schwierig zu kriegen sind. Also es gibt ja ab und zu mal so Bandagen, die an Ecken hängen, wo man sich fragt, wie soll man da jemals hinkommen? Und dann kann man die mit so anderen Characters durchaus cheesen. Das ist ein guter Anwendungspunkt. Ja, aber dafür habe ich. Ich habe die nur dafür verwendet. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der so ein Spiel, also keine Ahnung, wie viele Charakters man da freispielt. 7 oder 8. Also ich würde das nicht mit jedem dieser Charakters durchspielen. Aber also, mich hat es nur interessiert, bei mir war es eintönig. Genau, hat mich nur interessiert, weil bei mir war es genauso. Die sind zwar alle ganz cool, aber irgendwie für den Standard-Playthrough fand ich die irgendwie alle einfach auch langsamer wie den Meat Boy. Oder halt eben weniger spaßig. Die haben zwar auch alle ein cooles Gimmick, weil der eine kann ja so ein bisschen auf derselben Höhe fliegen, der andere klebt an der Wand und lauter so Sachen, aber so richtig besser fühlt sich das dann nicht an wie mit dem Meat Boy. Nee, also wenn man verstanden hat, wie der Meat Boy funktioniert, die einen schaffen es schneller, die anderen brauchen halt ein bisschen, dann ist der einfach der beste Charakter für das Spiel. Es sei denn, man will irgendwann mal sich so ein bisschen, mal so ein bisschen durchschummeln oder so. Aber eigentlich war immer mein Ehrgeiz, für jedes Level die Bandagen zu kriegen und auch die A-Plus-Zeit zu kriegen, eigentlich mit dem Meat Boy. Genau, das ist ja auch, also das war immer so bei Ehrgeiz. Genau, das ist ja eigentlich das, wie man die Bandagen brauchst, ja, für die Charakter, diese Pluszeit, die brauchst du, um die dunkle Welt freizuspielen. Ja, irgendwie genau. Und das war so mein Ehrgeiz. Und also Das ist ein erstaunlich abwechslungsreiches Spiel, dafür, dass es ja doch irgendwie vergleichsweise simpel ist, aber die Ideen, die da drin stecken, sind schon stark. Ja, also, der Design ist halt großartig. Man fragt sich schon so ein bisschen, was in den Köpfen der Leute vorgeht, die diese Sorte Spiele entwickeln, weil naja, das ist ja doch sehr fokussiert, ne? Und eigentlich machst du ja nicht viel. Also letzten Endes, du rennst und du beschleunigst und du springst. Das sind drei Aktionen. Und da ziehen die so viel Abwechslung raus und auch Motivation. Also ich bin ja bekannt dafür, dass ich nicht so der Riesenfan davon bin, mich super lange durch irgendwelche Spiele zu quälen. Aber manchmal packt es mich dann halt doch. Und Meat Boy ist so ein Spiel, an dem ich auch ewig festbeißen konnte. Also ist krass. Also ich weiß nicht, wie sie das machen. Also ich müsste das wahrscheinlich mal analysieren, was mich daran so fesselt. Aber ich fand es wirklich addictive. Absolut. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, das meiste schaffen sie durch Level Design. Weil wie du sagst, der kann ja nicht viel. Der kann springen, schnell laufen, langsam laufen. Das war's, und an der Wand gleiten und abspringen. Und der Rest, glaube ich, machen sie all durch halt Gimmicks in den Leveln und auch Bossgegner, die sie auch noch gut implementieren, wo du ein Pattern lernen müsst, wo du stehen musst und sowas. Und das weißt du auch nicht, wie du sagst. Eigentlich ist in dem Spiel nichts besonders so an den Kernmechaniken. Aber ich glaube, die größte Freude kommt über das Level-Design aus, wie gut es ist und wie abwechslungsreich das ist und wie viel Gimmicks das drin hat. Ich glaube, das ist so der Kernpunkt, warum das Spiel so mega gut funktioniert. Und vom Design, das hat ja auch ganz viel so Retro-Charme. Es gibt Bonus-Level, die man finden kann. Oder halt diese Warp-Zones, wo dann so eine quasi eine Welt ist, so eine Gameboy-Welt. Dann gibt es noch so eine Atari 2600-Welt. Und das, glaube ich, ist so, trägt auch ganz viel zu dem Motivation des Spiels bei. Also bin ich immer wieder überrascht, wie immer wenn ich das spiele, ich kann es auch erstmal mal nicht weglegen. Ja, es ist krass. Also absolut, also ich würde sagen, ohne dass ich jetzt den kompletten Genre-Überblick habe, ich würde schon sagen, hat seinen Ruf als Klassiker zurecht. Auch als der erste Indie. Und Spiel Nummer 2. Ja, genau. Wobei man natürlich überlegen könnte, ob nicht letzten Endes fast alle frühen Spiele, auch Retro-Spiele, irgendwie Indie-Games waren. So was wie Doom oder so war ja auch ein Indie-Game. Oder Duke Nukem. Definitiv. Wenn man drüber nachdenkt. Wie viele Leute damals an zum Spiel gearbeitet haben und jetzt. Aber jetzt ist es halt, glaube ich, das Indie eben, weil es so große gibt und dann als Vergleich dazu. Viele Leute sagen, auch aus dem Mainstream-Bereich, früher waren Spiele irgendwie besser. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, schließt sich der Kreis. Warum? Weil früher die Spiele halt auch Indie waren. Warum waren sie Indie? Weil halt nicht irgendwelche Investoren da irgendwelche Fäden in den Händen hielten. Das gab es schon auch, aber da es waren einfach Leute, die Bock hatten, ein Spiel zu machen. Das Ausmaß war halt ein ganz anderer. Und vielleicht ist ja auch so dieses, was man jetzt sagt, viele Köche verderben den Brei, wenn du ein kleines Spiel hast, wo dediziert die Leute mit richtig Passion dran arbeiten, kommt vielleicht halt ein fokussierteres Spiel raus, wie so ein riesen Massenprojekt, wo halt schön poliert ist und alles schön aussieht, aber das eigentliche Spiel gar nicht mal so gut funktioniert. Genau. So, Spiel Nummer 2 war bei mir noch Road 96. Road 96. Das ist, also ich mag ja ganz gerne mal Spiele, wo die Handlung im Vordergrund steht. Wobei bei Computerspielen die Sache mit der Handlung ja immer so ist, dass man häufig sagt, naja, also für ein Computerspiel hat es wirklich eine gute Handlung. Aber verglichen mit einem Roman und einem Film, also da können die ja selten mithalten. Und das Spiel hier, dieses Spiel ist Film? Okay. Genau, und bei dem Spiel, das ist eigentlich ein Walking Simulator mit einer Story, die fragmentiert erzählt wird. Also man ist ein Jugendlicher in so einem totalitär geführten Staat. der Präsident, der hat die Grenze abgeriegelt und die Polizei, die jagt die Regimekritiker und Geld verdienen sie mit dem Ölgeschäft. Und als Jugendlicher oder die Jugend in dem Land denkt sich, das hat ja halt keinen Sinn, wir versuchen abzuhauen. Und genau das ist das, was man macht. Man spielt einen Jugendlichen, der sich auf die Flucht in Richtung Grenzen begibt. Als Fensterzug, ja. Und man versucht die Grenze zu erreichen, um letzten Endes das Land zu verlassen und lernt dabei einen Haufen Leute kennen, weiß ich, einen Trucker oder einen wildgewordenen Taxifahrer, der Geiseln im Kofferraum hat, oder eine Polizistin. Und die ganzen Geschichten sind irgendwie, also die ganze Story wird so fragmentiert erzählt. Vielleicht könnte man so ein bisschen vergleichen mit Pulp Fiction, wobei, also durch diese, das, also so ähnlich wie bei Pulp Fiction werden die Geschichten halt eben nicht in der Reihenfolge erzählt, in der man sie erleben würde, sondern halt geradezu zufällig angeordnet in dem Spiel. Man spielt mehrfach durch, versucht, wie gesagt, die Grenze zu erreichen. Und das Schöne an der Geschichte ist halt wirklich, man versucht es mehrfach durchzuspielen, um alle Storybeats zu erfahren, zu lernen, was die Leute dort in dem Land antreibt, was ihr der jeweilige persönliche Struggle ist. Und dann versucht man halt auf verschiedene Art und Weisen das Land zu verlassen. Also das ist so mein Spiel gewesen. Das hat so richtig auf die Tränendrüse gedrückt. Das hat mich echt lange auch so mitgenommen, gedanklich, einfach von dem, was man dort als Spieler erlebt. Ist jetzt nicht so das ist jetzt nicht so das typische Arcade-Spiel, was wir hier normalerweise spielen, sondern eher ruhiges, storygetriebenes Spiel. Aber das war absolut mein Game of the Year. Diese Road 96 habe ich ja auch durchgespielt und mir hat das auch echt Spaß gemacht. Wobei ich bei den ganzen verschiedenen Charakteren, die man da spielen konnte, wirklich jeden Stein versucht habe umzudrehen, um zu schauen, ob irgendwo sich noch ein Stück Story versteckt. Weil das so teilweise sich so anmuten lässt. Zum Beispiel muss man halt auch oft in irgendwelchen Motels übernachten. Da kann man auch hinter dem Motel entlanglaufen, ist alles gerendert. Da gibt es auch Fenster, wo man auf einmal reingucken kann und so. Aber da habe ich es leider nie geschafft, irgendwas anzutriggern. Je nachdem, wie oft ich das gespielt habe, da gibt es auch so kleine Mini-Rätsel, wie schau jetzt hier nicht aus dem Fenster oder so, wo ich das dann gemacht habe, aber dann nicht so richtig herausgefunden habe, wie das den Spielverlauf dann jetzt geändert hat. Und da gab es so ein paar Sachen, da habe ich mir gedacht, boah, da muss doch noch was zu entdecken sein. Warum ist das jetzt hier so aufwendig eingebaut worden? Warum kann ich von außen jetzt in ein einziges Badezimmer reinschauen? Und zum Beispiel. Und da gab es manchmal so Sachen, da weiß ich nicht, ob ich da noch irgendwie was freischalten hätte können, wenn ich das nochmal gespielt hätte, vielleicht Dialoge anders gehalten hätte. Aber manche Sachen, da kam ich einfach nicht raus. Das konnte ich irgendwie kein Gameplay daraus erfahren. Aber ansonsten. Ja, manchmal kann man den Eindruck haben, dass denen doch ein bisschen die Zeit weggelaufen ist und dass da mehr drin hätte drinstecken sollen, als im Endeffekt wirklich drinsteckte. Aber für das, was drin ist, finde ich es schon stark. Also wenn man halt so unterschiedlich auch das Spiel angehen kann, man kann halt meinetwegen das ganze Spiel also mal in so einen Run machen, dass man die ganze Zeit mit Bussen und Taxis fährt oder man ist die ganze Zeit zu Fuß unterwegs und dementsprechend erlebt man einfach auch komplett unterschiedliche Sachen. Also klar, ab einem gewissen Punkt wiederholt sich so ein bisschen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man mehrfach durchspielen sollte, wobei das jetzt auch kein großer Zeitinvest ist. Ne? Wie lange dauert so ein Run? Keine Ahnung. 40 Minuten oder so? Also nicht ewig. Das stimmt, ja. Ja, man neigt dazu, dann ganz viele Runs zu machen. Auf jeden Fall. Und durch die ganzen Entscheidungen, man weiß ja teilweise nicht, was dann passiert. Man kann es ja nur erahnen, kommt es eh vor, dass man auch es ganz oft gar nicht schafft. Oder zumindest am Anfang nicht. Ja, stimmt, das kommt natürlich hinzu. Also das Ziel ist, die Grenze zu erreichen, aber oft genug wird man von der Polizei hops genommen. Oder ja, man schafft es aus anderen Gründen nicht. Ja, das stimmt. Cool, ich hatte das Spiel nämlich überhaupt nicht. Ja, das war mein Game of the Year. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm und irgendwie habe ich mir nicht so richtig was darunter vorstellen können, aber jetzt, wo ich das gehört habe, glaube ich, muss ich das mal angehen. Das klingt richtig, richtig cool. Ja, macht so es als ein bisschen Entspannungsspiel oder halt nicht Entspannung, aber halt eins, wo es einem Gameplay-mäßig nicht so fordert. Und ja, mehr so halt so ein. Ja, ist wie ist, man, ich würde sagen, man ist wie ein Buch lesen oder man spielt so ein bisschen in einem Film mit. Also auf der Switch gibt es eine Demo dafür. Die habe ich gespielt und habe mir das Spiel darauf sofort gekauft. Ist das so? Bei mir hat er wirklich alle Knöpfe gedrückt. Also ist ich fand so ein das typischer Walking-Simulator. Ich finde, es gibt welche, die sind von der Story immer ein bisschen. Ja, die fangen mich nicht so ein, aber gerade auch das Setting und die Art, wie es funktioniert, klingt mega interessant. Ich glaube, das werde ich mir jetzt auch zu Gemüte führen. Ja, ist 29. noch im All-Time-Low, sehe ich gerade. Für 7,98. Das ist lang. Nichts. Ja, na, dafür sofort. Ja, ist lustig. Also, falls du keine anderen guten Spiele schon eh hast, die du jetzt lieber spielen willst, lohnt sich das wohl. Nee, kauf ruhig. Hör nicht auf den Flux. Immer kaufen, alles. So, von Walking-Simulatoren habe ich in diesem Jahr noch ein anderes gespielt, As Dusk Falls. Das gibt es leider nur für die Xbox und da fand ich halt cool, das war dann weniger ein Walking Simulator, schon teilweise mehr Visual Novel, aber war halt ähnlich aufgebaut. Man hat einen gewissen Handlungsstrang und konnte durch seine Entscheidungen halt die kompletten Handlungsstrang halt verändern. Und das Coole in dem Spiel war, du hattest immer irgendwie quasi so eine Map zwischendrin gezeigt bekommen, wo gezeigt wurde, welche Abzweige man genommen hat. Und in dem Spiel konnte man dann halt wirklich mit einem neuen Versuch alles auf 100% bringen, weil du siehst ganz genau, wie viele verschiedene Wege es gegeben hätten. Die Wege werden nicht irgendwie betitelt oder so, aber es wird nur gezeigt, es gibt da noch eine Linie, die du nicht gegangen bist. Und das macht es dann auch wieder spannend. Ich würde mir für solche Walking-Simulatoren wünschen, dass es vielleicht bei jedem mit drin wäre. Dass man so sieht direkt, da gibt es noch was zu entdecken. Du hast es nur noch nicht gesehen. Also man muss es ja nicht direkt verraten, was es ist, aber wenigstens ein Hinweis, dass da noch was Unentdecktes ist. Und das ist dann so eine kleine Mechanik, die mir bei Road 96 gefehlt hat. Dass man manchmal schon das Gefühl hatte, oh, da gibt es vielleicht noch was, aber wenn du da jetzt nicht irgendwie groß eine Google-Aktion startest, wo man sich ja dann nochmal spoilern kann, was bei solchen Walking-Simulatoren natürlich sehr kritisch ist, weil es ist ja alles sehr storygetrieben, findet man es nicht heraus. Ja, so, dass die Spieler da ein bisschen mehr an die Hand genommen werden und dann, dass man irgendwie nochmal so eine Map hat, wo nochmal erklärt wird oder nochmal gezeigt wird, dass es noch Alternativen gibt, finde ich da ganz cool. Das habe ich aber bei As Dusk Falls auch das erste Mal so gesehen. Aber die Idee fand ich direkt toll. Ja, ich glaube, dass das bei Visual Novels durchaus üblich ist, sowas zu haben. Bei Road 96 ist es so, dass man zumindest sehen kann, wie viele der, ich sag mal, Teilstories mit unterschiedlichen NPCs man schon gehabt hat, sodass man da so ein bisschen sehen kann, okay, mit der dieser komischen Fox News Troller habe ich schon alles, also von der habe ich jetzt schon alles gesehen, dafür fehlt mir halt meinetwegen noch ein Teil der Story von dem Taxifahrer. Da hatte ich aber irgendwann das Problem. Das war ganz gut. Da hatte ich aber manchmal das Problem, dass ich nicht wusste, an welcher Stelle fehlte mir denn, wo habe ich vergessen, was zu triggern? An welcher Stelle. Ja, und die Story kann ja ein bisschen repetitiv dann werden, wenn man dann versucht, das hinterher zu grinden, wo man dann irgendwie ein Stück Story noch nicht abgespielt hätte. Da hätte ich mir irgendwie so eine Navigation gewünscht, dass man dann vielleicht zu so einem bestimmten Punkt hinspielen kann direkt, ohne alles immer wieder auszuprobieren. Ja, na, die sagen ja, dass das Spiel prozedural generiert sei, was ich denke, der falsche Begriff ist, weil die letzten Endes bloß zufällig generieren, wann man die einzelnen Story-Fragmente mal zu sehen kriegt. Aber an sich ist das ja, also hat man, an sich sind ja die Set-Pieces und so, die sieht man ja häufig wieder, weiß ich, die Tankstelle oder so, ne? Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass da so ein Branching-Diagramm ja nicht so ohne weiteres möglich ist, weil die ja die Reihenfolge, in der sie dir die Story-Sachen präsentieren, eben nicht vorhersagen können. Das ist ja, ja cool Zufall. Ja, vielleicht irgendwie nicht mit so einer zusammenhängenden Map, sondern vielleicht nur an den Orten, dass man da was noch nicht freigeschaltet hat, dass es da vielleicht irgendwie so eine Checkliste gibt oder so. Aber irgendwie sowas hat mir da ein bisschen gefehlt. Aber das Spiel ist grandios. Auch die Story ist super und dass man sich gegen den Staat auflehnt oder auflehnen kann, dass man sich da so zwischen zwei Parteien immer hin und her entscheiden kann, das ist schon ganz witzig gemacht. Fand ich auch. Dann achtet man, und das Ausfragen der Leute und so, dass man nicht alles fragen sollte oder nur bestimmte Sachen Menschen pushen kann, das finde ich ganz cool. Und man kann da auch am Arcade-Automaten spielen. Ein wichtiger Bonus, ja. Aber ja, ich finde es auch immer schön, wenn man halt, so wie es klingt, hat das Spiel sehr, sehr große Auswirkungen auf das, was man tut. Und das finde ich immer wichtig, weil es gibt ja durchaus so Walking Simulator, die halt, oder auch Visual Novels, die halt immer so den Schein wahren, dass man irgendwie die Kontrolle hat über das, was passiert. Und manche machen das nicht vernünftig. Und das finde ich immer sehr schön, dass man halt wirklich, wenn man irgendwie eine Entscheidung trifft, das sehr große Auswirkungen hat. Und so klingt es ja bei dem Spiel, dass die da sehr stark von Gebrauch machen. Ja, was auch da so in einer ähnlichen Kategorie drin steckt, ist 12 Minutes. Das habe ich auch sehr, sehr gern gespielt. Das hatte ich mal in so einem Indie-Event von Nintendo gesehen. Ganz lange nichts davon gehört und auf einmal war das im Game Pass mit drin. Da habe ich das sofort durchgespielt. Da spielt man immer wieder 12 Minuten im Leben von einer Person, die von einer anderen Person halt umgebracht wird. Man ist mit seiner Freundin in der Wohnung und dann muss man halt immer wieder diese 12 Minuten von vorne spielen, bis man es schafft, halt zu lösen, warum diese Person einen umbringen will. Und dann ist man die ganze Zeit in einem Raum drin und versucht halt jedes Mal die Entscheidung leicht zu ändern. Das ist dann auch ganz witzig, dass man diese Zeitlupe immer wieder drin hat. Und der Charakter merkt das auch, dass er immer wieder nur diese 12 Minuten erlebt. Und dass man da auch ganz viele Entscheidungen treffen kann, die auch immer wieder unterschiedliche Auswirkungen haben. Es gibt sogar verschiedene Enden und so, je nachdem, wie man sich dann entschieden hat. Und das ist da auch nochmal so von diesen Walking-Simulatoren bzw. Adventuren, was ich euch da wirklich ans Herz legen kann. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Ich meine, das war auch dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Ende 2021 zumindest auf der Switch ist es erschienen in der EU am 22. Dezember 2021. So, dann war das noch gegen Ende des Jahres, also gegen Ende des letzten Jahres. Aber es war auf jeden Fall ein Spiel, wo ich auch viel Spaß mit hatte und viel, viel ausprobieren konnte. Also wer da so auf Walking Simulatoren steht und so storygetriebene Sachen mag, das ist echt cool. Aber es sind halt auch teilweise Puzzle drin, die man da lösen muss, logischerweise. Wird auch nicht zu viel verraten. Aber man muss verschiedene Items bekommen, auf verschiedene Wege. Man muss genau auf den Raum achten, wo man Licht anschaltet und wo nicht und so. Und da kann man immer wieder neue Sachen triggern, die dann plötzlich entstehen. Und da das ganze Setting nur in diesen einen Wohnungen ist, macht es das echt spannend. Da sieht man, wie viel Variation man nur innerhalb von drei Räumen halt reinbringen kann, was das Spiel dann hat. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den Podcast für heute. Es war schön, auf jeden Fall nochmal euch am Ende des Jahres gehört zu haben und so eine Einschätzung, was so eure Favoriten in diesem Jahr waren. Ich wünsche euch dann noch einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass ihr alle gesund bleibt und verabschiede mich. Bis dann. Ja, guten Rutsch. Ciao.